Nimm's ab jetzt auf. Jetzt okay. Nehme ich auf. Ich hoffe, er zeigt auch an, es geht Sekunden voran. Wir sind wie vier Mann im Schnitt. Vier. Ja, der eine bist du. Okay, also drei. Ja, aber zähl ich mich mit, dann hört sich's mir an. Dass ich mein Groundspeak-Passwort vergessen habe, nervt mich voll. Das hast du vergessen? Hm. Das ist Alter. Hm. Wieso bist du denn heute so laut? Können wir weitermachen? Nein, ist ja gut so. Gottes Willen. Umso lauter, umso besser kann man später die Qualität nachregeln. Erinnert mich irgendwie an Hangover, weißt du das? Wie ist das Passwort? Passwort 01. Ich sag jetzt mal nicht wo. Ich habe auch in diesem Hause für ein Tool, mit dem ich auf diesen Rechner von oben gehe, das Passwort heißt total aufwendiges Passwort. Das ist aber auch schwer rauszukriegen, oder? Es kommt ja auf die Anzahl der Stellen an. Genau. Und es ist, aber es ist aber keine Sonderzeichen drin, keine Zahlen drin. Also es ist nicht so doll. Aber das ist, wie gesagt, das hausintern. Also auf diesen Rechner kommst du von außen nicht. Wollte ich erst machen, aber ich will hier keinen ins Netz lassen. Ich bin überlegen, mir tatsächlich einen zweiten DSL-Anschluss zu holen für so eine Späße. Dass okay. ich dann wirklich einen nur fürs Web habe und einen nur für privat, weil sonst ist mir das. In dem Moment, wo du was aufmachst, kommen sie halt überall ran. Das ist immer. Aber die Begründung war bei Hangover 2 ja so gut. Passwort 01. Erst war es nur Passwort, aber jetzt braucht man ja auch noch eine Zahl dahinter, damit es schwieriger wird. Ja, weil Automatikprogramme tun sich schwer damit. Ja, Passwort 01. Wir haben auf der Arbeit mittlerweile auch, seitdem wir Konzern sind, haben wir ja auch so Vorschriften für Passwörter und so. Und alter Fohle, du kriegst das Kotzen. Vertriebst da 45 Mal ein anderes Passwort? Nein, das vom letzten Mal darfst du auch nicht. Nein, das darf auch nicht so ähnlich sein. Da gibt's aber so ein E-Token. Da gibt's da irgend so ein Teil, was sich immer ändert. Ja. Ich meine, es ist auch schon gehackt, aber und der Algorithmus. Dann kriegen wir laufend Anrufe. Ich habe mein Passwort vergessen. Nee, lass mal. Das hat meine Frau, ne? Die hat auf Arbeit so einen Teil. Da ändert sich dann immer die Zahl, so jede Minute. Die sollen sich doch einfach mal fragen, wie oft denn wirklich die Attacken stattfinden. Dann können wir uns drüber unterhalten, wie sinnvoll das ist, weißt du. Das ist mal so eine. Manu, hör doch mal auf, gleich loszuspielen hier. Das ist noch ein bisschen. Oh, jetzt ist er wieder. Das ist noch ein bisschen hin hier. Echt? Was haben wir denn? Zwei Minuten. Eine Minute habe ich noch. Eine Minute? Du meinst, wir versuchen heute. Guck mal, jetzt sind wir vier im Chat. Ja, Mika, Mensch. Du merkst sofort, das Fußball-WM. Mika habe ich letztens wieder reingehört, aber dann fing er wieder an mit seinem Flashmob und dann. War vorbei. Das nicht. Ja, weiß ich auch nicht. Oh, sie hat aber gar nicht gesagt, dass sie. Oh, oh. Nee, das ist ja auch richtig. Wie soll sie auch sprechen? Wir haben keine Mikros angeschlossen und das Ding ist auf Ton ausgestellt. Das heißt, wir sollten jetzt überall live sein und Audio ist da. Jetzt muss ich hier nochmal anmachen, damit wir dann unser Lied spielen. Halt, das war kein schöner Anfang. Jetzt machen wir das heute auch mal korrekt hier. Wo sind die Lautsprecherausgänge? Ich kann ja mal ein anderes Lied spielen. Nee, wir machen jetzt hier unser. Moment, wo ist er? So, da sind wir wieder. Und heute technisch bisher ohne jedes Problem. Hast du die Aufnahmetaste gedrückt? Jetzt fängt er an, sich zu wiederholen. Die Aufnahmetaste läuft auch. Wir sind schon bei 3,47, weil unsere Konservenhörer ja mal einen Hauch mehr kriegen. Das habe ich mir irgendwann mal bei dem Prittler abgeguckt. Ich fand die Idee einfach schön. Jetzt erwähnst du den auch noch. Es gibt ja Podcasts, die erwähnen ihn ständig. Ja? Ja. Ja, so gut finde ich ihn jetzt auch Tim nicht. Tim und Holgi. Nee, erstmal kenne ich keinen Tim, sondern ich kenne den Herrn Prittler vielleicht, also so weit bin ich mit ihm nicht. Und zum anderen, so doll finde ich ihn jetzt auch nicht, aber er ist natürlich schon Vorreiter. Stellst du dich beim Cashen auch immer vor? Hallo, ich bin der Herr. Ah, oh, das ist so ein Punkt. Herr Buddy. Das ist so ein Punkt, wie machst du denn? Ich mag schon immer dieses, ich bin da zu norddeutsch, glaube ich. Erstmal ist alles über Moin hinweg sowieso gesabbel und dann immer dieses gleich Duzen. Mich stört das eigentlich nicht, aber ich finde es mittlerweile auch merkwürdig, weil da manchmal auch Gestalten sind, da möchte ich nicht unbedingt geduzt werden. Ich gehe meistens ehrlich gesagt gar nicht hin. Wenn ich sehe, da sind Cacher, dann bleibe ich mit da, das habe ich aber früher schon gemacht, stehen. Wartest, bis sie den Cache gehoben haben, ja. Und dann. Genau. Oh, genau. Oder wenn die auf mich zukommen und sagen, und ich sage, nee, ich weiß nicht, von was sie da reden. Und dann gehe ich weiß nicht, ich telefoniere hier mit meinem Garmin. Was wollen sie von mir? Ich gehe einfach. Also ich hab, weiß ich nicht. Also es ganz auch kommt auf Tagesform an. Aber so dieses, da kippt das Hobby aber wieso. Ich glaube, da sind wir dann eher die Dinosaurier. Auf Facebook las ich auch gerade wieder irgendwo, oh, was soll ich machen? Ich kann doch nicht immer alleine cachen gehen. Wo ich so dachte, Nee, das ist nicht Tracer. Heute habe ich das computeranimierte Stimme. Echt? Ja, schreib gerade, ob du bestimmt los bist. Ich glaube, du bist gesundheitlich etwas angeschlagen, wenn ich das richtig sehe. Aber pass mal auf jetzt, Achtung, jetzt kommt der, wir können ja sowieso einpacken. Ich wollte ihn anspielen. Ich habe mich jetzt entschlossen. Achtung, jetzt hört alle hin. Und dann, wir wollen uns jetzt nicht über andere lustig machen. Geocache-Podcast von Mach aus. Unsere neue Hamburger Konkurrenz. Ja. Nein, dann erwähnen wir aber auch seine Seite. Dann sind wir aber auch fair jetzt. Nee, hat er überhaupt eine Seite oder wie macht er? Ja, den gibt's bei Soundcloud. Der hat keine Seite, weiß ich gar nicht. Nee, hat er nicht. Noch nicht. Aber kommt bestimmt auch. Ist außerdem keine Konkurrenz, weil wir hören nochmal genau hin. Nee, ist einfach besser. Geocache Podcast von Zagier. Also die Hamburger wissen, wer es ist, und die restlichen sollen sich selbst ein Bild machen. Zagier, ich glaube Zarkier auf Soundcloud. Durchaus bekannt so im Hamburger Raum. Ja, man nennt ihn auch den nächsten Mistvieh. Informiert euch selber, ich sag da jetzt nichts, das ist unfair. Nein. Aber er macht jetzt halt einen Podcast, wer hören will, Soundcloud oder was, wie heißt er? Er heißt Zarkier. Ja, aber der Podcaster. Weiß ich nicht, das gibt's nicht. Da gibt's vielleicht 4 Folgen von und... Hat er keinen einerlegen Namen? Nee, hat er nicht. Das ist dann immer beim jeweiligen Nutzer hinterlegt. So, kann man sich mal anhören, 13 Minuten, wer es bis zum Ende schafft. Respekt. Ja. Guck mal, da ist schon der Link. Genau der. Nee, Zarkier, warte. Zarkier H-Games? Nee, nur. Komm, wir nehmen das in links auf. Also, nein, da fehlt alles über Interceptor, da fehlt noch ein R vor dem K. Über 3 Minuten möchte ich dafür jetzt nicht rausgeben. Und gerade am Anfang. Wir verstanden eigentlich mit einem Rückblick, mit was Schönem. Schalten die ersten ab. Nein, Rückblick. Kurz Rückblick. Gelder an Hörertreffen habe ich mir aufgeschrieben. Vielleicht müssen wir auch vorweg sagen, wir haben uns jetzt beschlossen, auch einen Verein zu gründen, ne? EMDFHUCG. Für einfach mal die Fresse halten und cachen gehen. Genau. Ich glaube, das kommt gut an. Ich habe jetzt auch tatsächlich geguckt und ich habe immer noch die Seite www.dachverbandgeocachingdeutschland.de. Salamaleikum, Bruder. Ja. Und ich habe auch tatsächlich noch eine Domäne, die ich echt nicht brauche. Also ich bin tatsächlich am überlegen, mir diesen kleinen Scherz mal zu erlauben und mir diese Seite zu holen, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. Du bist so gut. Ich habe nur die Domäne nackt auf dem Küchentisch.de. Obwohl die mit Sicherheit mehr Klicks kriegt. Ja. Aber wir wollen ja wir wollen ja heute mal nett eine Folge machen, damit auch nicht alle die restlichen auch noch weglaufen. Geldern. Kurzer Rückblick auf Geldern und Hörertreffen habe ich hier stehen. Mhm. Geldern war also das Tippi-Tappi-Tupper. Tippi-Tippi-Tapp. Da haben wir auch noch einen kleinen Artikel drüber geschrieben, das werden wir dann ja auch verlinken. Auf jeden Fall das Mega-Event, das erste länderübergreifende Mega-Event der Welt. Deutschland-Holland. Ja. Und das war schon mal insgesamt klasse, würde ich so für mich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Das Einzige, was mir echt auf den Sack ging, war scheiß Handy sich immer in holländisches Netz einbuchte. Da können die Owner natürlich nicht so sehr viel für. Mhm. Aber das war echt. Das war wirklich ein Problem, einmal gerade für diese Lab-Caches und so. Da wollte ich nachgucken, wo ist denn der jetzt? Und zack, war ich wieder in so einem beschissenen holländischen Netz. Ah. Der falsche Anbieter. Nee, hatte ich nicht das Problem. Wetter war toll. Das Mega war, wie wir schon berichtet haben, ein bisschen oldschool und deswegen relaxed, gelassen, ja. Und natürlich war das Beste am Mega unser Hörertreffen. Was nichts mit dem Mega zu tun hatte. Lass uns noch einen Moment beim Mega bleiben. Also, was ich ein bisschen bedrohend fand, dass sie es nächstes Jahr wiederholen wollen, das fände ich ja noch hervorragend, aber größer. Wo ich so dachte, man seid doch zufrieden, ihr habt doch da ein Top-Event hingelegt. Die Leute waren echt, ich kenne eigentlich keinen, der mal gesagt hätte, es hat ihm nicht gefallen. Ganz im Gegenteil. Ich habe fast, also von Händlern von überall nur Positives gehört. Also die Händler fühlten sich super wohl. Die Leute waren aber auch zufrieden. Hast du Rentner oder Händler? Händler. Achso, ich habe Rentner verstanden. Die fand ich auch wohl. Nee, ich fand das also insgesamt wirklich perfekt. Bis auf diese ganzen Musik-Act, da hätte man sicherlich, ob man den brauchte, das sei jetzt mal dahingestellt. Und die Musik-Act hat man jetzt immer dabei, muss man merken. Und die Vorlesestunde hat uns ja auch noch nicht so vom Hocker gerissen. Ja, wobei die ging fast, aber das, was noch als drittes dazu kommt, das dürfen wir dann auch nicht vergessen, aus Verlosung. Das weiß ich auch immer nicht, ob das wirklich so vor allen Dingen in der epischen Breite nötig ist. Da bin ich mir nicht so. Ja, ja, so mit einer Verlosung ziehst du dann die Leute ran. Siehst du, waren dann genügend da? Hast du noch mal ein paar Leute, die was gesponsert haben? Die Sponsoren werden genannt. Eigentlich schon. Ja, aber wobei, wenn so groß. Nächstes Jahr jetzt noch mal machen wollen, eigentlich, du weißt, die Fortsetzung ist immer beschissen. Ja, es wird ja nie so gut wie das Original. Es wird ja im Prinzip völlig anderes, wenn sie jetzt das größer machen. Dann ist es ja eh nicht mehr das Gleiche. Also ich fand, wollen sie es da vor Ort machen? Nein. Was? Wollen sie es nur in der Gegend machen? Also ja, nicht mal in dem Ort. Nee, da geht nicht mehr. Da ging nicht mehr rauf auf dieses Tippitappi. Und das finde ich gerade schade, weil das gerade dieser Charme war, dieses kleine Indianerdorf mit seinen einfachen Spielchen, die da betrieben wurden. Und so, das fand ich ja gerade genial daran. Also das ist nicht so ein, oh Mann, immer dieses Ringelpiez mit anfassen, das ist auch was, aber so wie Leipzig zum Beispiel, das war auch toll, aber auf eine ganz andere Art. Das war mehr eine Messe. Dies war mehr ein Event, ich sehe da schon einen Unterschied. Ist ja Chance, dann könnten wir ja Moderatoren werden. Oh ja. Ja, da kommen wir nachher noch zu, das hat ja schon ein anderes Event geschafft. Ja, aber vielleicht sollten die Holländer mal einfach ein Mega machen und wir würden da hinfahren. Ich weiß sowieso nicht, was diese ganze Mega-Scheiße sein sollte. Nee. Weißt du, wie viele Megas wir haben? Ich finde, es ist mittlerweile eine Übersättigung. Und eigentlich, naja, aber egal, das soll jeder selber wissen. Bei den Holländern will ich auch kein Event. Da gab es dieses totgefahrene Katzen, die es da zum Begrüßungsevent gab am Freitag. Das war alles perfekt, aber das Essen war wirklich bedenklich scheiße. Also mag ja holländisch typisches Essen gewesen sein, meins war es nicht und es war auch noch zu teuer. Also nicht fürs Event, sondern also vielleicht ist das ja in Holland so teuer. Es geht gar nicht darum, da jetzt irgendeinem Vorwurf zu machen, sondern ich fand 3,50 für so einen blattgefahrenen Burger. Haben wir vom Tippi Tab irgendwo Bilder online. Ja, Tippitab selber hatte welche. Genau. Interceptor fragt, genau. Auf der Tippitappi-Tab-Tupper-Seite selber gibt es irgendwie einen Link, der kam vor ein paar Tagen, habe ich auch mal raufgeguckt. War ganz nett gemacht. Da habe ich dann auch festgestellt, dass es auch noch Ausflüge in die Region gab, mit Weiterbildung. Gab es. Gab sogar diese Pferdekutschfahrten. Ja, ist alles an mir vorbeigegangen. Ich habe wirklich das genossen, da über dieses Event zu wabern die ganze Zeit und habe auch eine Menge Leute eigentlich getroffen, muss ich sagen. Also ich fand es wirklich, wirklich gut. Tab. Aber gut, da gibt es Bilder von, da gibt es Logs von, da kann man alles nachlesen. Genau, tippitappi.de. Genau. Gleich als erstes Dankeschön heißt der Beitrag. Ja, sagen wir auch. Das Dankeschön, passt auch. Ne? Dankeschön können wir auch sagen. Ich fand mich da, also alleine diese Aufnahme, man fühlte sich einfach überall willkommen. Ne? Diese Leute, die das betreut haben, waren großartig. Oh, ich habe da mitgemacht bei diesen Labcaches, bei dieser Umfrage von Crowdspeak. Achso, das habe ich nicht. Oh, das war ein elendlanges Ding. Und am Ende dann auch noch, haben Sie Verbesserungsvorschläge? Ja, dazu? Ich hätte gern Nano-Icon, aber das wird wahrscheinlich nicht das sein, was Sie hören wollen. Konntest dich, glaube ich, auch nicht weiterdrücken, du musstest da was eingeben. Oh Gott. Also habe ich da Nein eingegeben. Naja, was vom Hörertreffen, das hatten wir mittendrin. Nee, ich meine, der Interceptor fragt gerade, die Bilder vom Hörertreffen, die hatten wir da auf wir haben diese auf der unserer Podcast Kellerseite, da sind so ein paar Bilder in dem Artikel, wo das auch um das Mega, also wo es um die Events ging. Und mehr Bilder haben wir da doch tatsächlich nicht. Ich hatte auch gedacht, wir hätten mehr, aber da war auch gar nicht so viel zu fotografieren. Irgendwie war das, man kam da rein. Kuschelig. Dann hatte das Feel-Vibe wirklich mit dieser Torte in Volltreffer gelandet. Dadurch waren sofort alle beschäftigt. Sie hat uns da eine schicke Torte bestellt und geschenkt. Ja. Also man kann es kurz zusammenfassen. Wir haben geschlemmt und gesoffen und niemand hat an die Fotos gedacht. So war's. Mhm. Und das war eigentlich okay. Ich habe ein Foto gehabt und habe lange überlegt, ob ich das da auch mit rein tue. Aber mochte ich dann doch nicht tun. Das war so wirklich drei Bäuche nebeneinander. Ich sag jetzt mal nicht, wer es war. Aber das fand ich dann doch, nee, das war mir zu eher abschneiden oder wie auch immer man das nennen möchte. Das habe ich mir dann doch irgendwie verkniffen. Drei Bäuche nebeneinander. Ja, das sah wirklich aus, als hättest du da drei Bäuche platziert. Das sah so geil aus, dieses Foto. Ich habe es dann drauf gehabt, habe ich es wieder rausgenommen, mit Heike gesprochen. Die sagt, nee, lass mal, also da müsstest du schon alle fragen. Und dann habe ich gedacht, nee, lass es weg. Ja, das ist tatsächlich so. Ich muss jetzt dem Mika nochmal Bescheid sagen, genau der war das. Mika hat nämlich nochmal gefragt, ob das nicht der Owner war, der mal Probleme mit einem Event in Hamburg gehabt hat. Du, Mika, der hatte mit allem und jedem und allem Probleme in Hamburg. Ja. So. Ja, also Hörertreffen und Geldern, glaube ich, können wir sagen, war nahezu das, was man sich so vorstellt. Schöner kann es eigentlich kaum werden. Das mit dem Vereinstitel gefällt mir noch nicht. Der ist nicht mit eingängig was? Genug. Dieses EMDFHUCG, genau. Einfach mal die Fresse halten und cashen gehen. Das kann sich keiner merken. Ja, meinst du, wir sollten noch dran arbeiten? Ich hatte gedacht, es gibt ja andere berühmte Vereinigungen, die auch so Kürzel haben, die keiner sich merken kann, jedenfalls ich nicht. Da dachte ich schließlich, ich war so mit Coins und sowas. Ach so. So gewisse Geheimbündel. Ach so, ja. Und dann dachte ich mir, Mensch, wir machen das auch so. Ich kopiere alles für den Erfolg. Okay. Also demnächst auch den tätowierten Zahn. Ja. Unser Einstieg. Hast du ihn angeguckt? Ja, ich fand's eklig. Also auf der, ich weiß gar nicht, wo das war, man findet das auf dem Blog geocaching.com. Beim Geo-Woodstock. Geo-Woodstock, genau. Geo-Woodstock, 12. Mega-Event, bla, Labersülz. Also verlinken wir. Irgendwo in den USA. Interceptor hat den Scheiß wieder in Hacken, genau. Ja, das war dann irgendwo in den USA und es gibt jetzt wohl tatsächlich, man sich diesen... Dieses tässliche TB-Zeichen hat sich da einer ernsthaft auf dem, was ist denn das, Schneidezahn nicht... Das ist tatsächlich, das ist der Schneidezahn. Guck mal, das sind die beiden. Nee, ist Eckzahn. Also auf Eckzahn oder Schneidezahn hat er sich den jedenfalls machen lassen. Jetzt muss ich mal gucken, wenn die Nase so runtergeht, ist das bei mir der Schneidezahn. Steht da irgendwie eigentlich mal bei, was das kostet, oder was ist denn das überhaupt? Das ist doch bestimmt geklebt. Ich hoffe, das hat er sich nicht ernsthaft für ewig drauf malen lassen. Guck mal, das ist auch ganz schlecht gemacht. Der muss ja das Zahnfleisch hochheben, ja, um den Tracking-Code zu lesen. Da gucke ich mir doch lieber Bilder von Gewaltverbrechen an, als dem ständig in die Fresse zu gucken. Also um das mal zu beschreiben, da ist so ein Mund abgebildet, wo man die Zähne sieht und tatsächlich auf einem Zahn ist dann das TB-Zeichen. Da ist er ganz schrecklich stolz drauf. Ja, das haben sie jetzt eigentlich nur mal reingeschrieben? Nein. Naja, so richtig stand das auch nicht. Ich hatte da geguckt, wir werden das mal verlinken. Also, guck mal, brauchst gar nicht, ist schon im Chat. Also wir werden es natürlich auf jeden Fall verlinken. Ja, du hast mir das rübergeschaut, ich war gerade beim Essen, ich war satt. Was soll ich sagen? Muss man nicht irgendwie machen. Fand ich nur. Also das muss ich schon sagen, ich finde es eine kreative Idee. Ich würde es mir nicht machen. Ich habe mit meinen Körperteilen Besseres zu tun, als da TB-Artikel draufdrucken zu lassen, aber insgesamt fand ich es schon eine coole Idee. Soll ich den kleinen Tracer rausholen und da was drauf tätowieren lassen? Also ich wollte es jetzt echt mir verkneifen, weil ich dachte, wir machen eine anständige Folge mal. Machen wir nicht. Das meinst du, am Anfang sind nur so die zwei Zeichen drauf und wenn er groß ist, dann ist das ganze TB-Zeichen zu erkennen. Ja, ich überlege mir gerade, warte mal, so eine Tracking-Nummer, die ist fünfstellig, das geht nicht, das ist zu groß. Also eine vierstellige Nummer würde noch so gehen, fünfstellig geht nicht. Wieso? Passt nicht rauf. Muss ich klein drucken. Du weißt ja, er ist nicht groß, dafür schmal. Ja, gut, da kommt die große Schrift wieder. Naja, wir werden uns da noch was überlegen. Vielleicht ja auch einen Kreis rum. Also man stell mal vor, da läuft dann dieses Maskottchen rum und offizieller Vertreter von Groundspeak und du sagst, hey, super toll, ich habe jetzt auch so ein Tracking mir tätowieren lassen, holt mal Kamera raus, dann machst du die Hose auf, holst den raus, hier fotografiert mal. Die Gesichter. Wir müssen heute ja sowieso, wir haben ja gesagt, wir werden so ein bisschen mal heute, glaube ich, Event-Special machen, weil das im Moment irgendwie durch alle Foren geht und so. Da wird ja viel heute diskutiert. Wo du nämlich gerade sagst, wie heißt der von Groundspeak, der Penis auf dem Kopf hier? Der Penis auf dem Kopf von Groundspeak? Ja, das Spam. Ach, Signal da. Ja, Signal, genau. Man fragt sich ja jetzt ernsthaft, ich wollte jetzt echt Brian sagen, scheiße. Ja, den Schwanzlang war das. Ja, hoffe ich jedenfalls. Explizit kreuzen wir an, ja, machen. Jawohl. Nein, die Frage ist ja, ob zum Beispiel Signal überhaupt auf das Mega in Frankfurt darf, weil da ja Haustiere verboten sind. Ja. Dass irgendeiner schrieb das heute auf Twitter. Ich fand das sehr gelungen, diese Frage, muss ich eben mal sagen. Ich weiß gar nicht, wer es war. Ich finde diesen Hashtag auch total geil. Applegate. Echt? Den habe ich noch mal gesehen. Mit L? Natürlich. Applegate. Kriegen die nicht Ärger mit Apple, die verklagen da ist ja ohne sonst, ja, aber die verklagen doch sonst jeden und alles, wenn also das so ähnlich klingt. Wegen Apple geht doch nicht. Aber wir haben ja da, du weißt doch, den redegewandten Meister. Ja, also in Frankfurt hat er jetzt, komm, wir wollen uns nicht über andere lustig machen, wir wollen ja neutral und offen berichten, auch wenn wir Boulevard-Podcast sind, das verstehen aber manche nicht, deswegen müssen wir ab und zu mal so ein bisschen ernst sein. Also die haben jetzt auch einen Moderator gewonnen, eigentlich... das mit dem redegewandten Meister habe ich jetzt des gesprochenen Wortes, hatte ich jetzt nur vermutet. Ich weiß nicht, warum sie ihn ausgewählt haben, aber der Berufsgeocacher hat es geschafft. Der ist jetzt also Könnte natürlich auch dran sein, dass er Hoeker gut kennt und der ihn damit, ich keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, warum sie ihn ausgesucht haben, aber er wurde da offiziell als Moderator verkündet. Ja, Hoeker stellt ja sein Buch davor, was auch ja, ganz gut ist. Das ist ja auch das Highlight sozusagen. Das ist das Highlight, genau. Und ich würde es ja genauso machen. Also muss man sehen, er will das Buch ja verkaufen und ja, die Zielgruppe ist da, also was gibt es Besseres, als da ja, eine Lesung zu machen? Gar keine Frage. Die beiden kennen sich, ist gut. Ja. Was jetzt ein bisschen war dieses sozusagen dieses Applegate. Wollen wir das ja, näher drauf eingehen? Und zwar ja, hat, soll ich es mal eben kurz, ich fasse es mal zusammen. Vor ja, zwei Tagen hat der Veranstalter folgendes Announcement reingebracht. Aus haftungsrechtlichen Gründen dürfen keine Nahrungsmittel, weder Essen noch Trinken, in diese Arena mit reingebracht werden. Die Firma Aramak, die da bestens mit Catering vertraut ist, wird euch zu kescherfreundlichen Preisen versorgen. Und zweitens, schon Gutes gehört von der Firma, ja. Ja. Das Mitführen von Tieren jeglicher Art ist auf dem gesamten Gelände verboten. So. Ja, da muss man jetzt mal, aber eins, weil und ich drittens, warte, gerade mit den Tieren. Ja. Das war wohl vorher tatsächlich. Also, das soll von Anfang an Icon gegeben haben, keine Tiere. Also, das hat irgendeiner nochmal erwähnt. Das muss man also ein bisschen trennen in der Geschichte. Das kommt nicht überraschend. So. Drittens, schlechte Laune ist ab sofort verboten. Sollten wir Leute mit Schnute rumrennen sehen, wird sich unser Helferteam die entsprechenden Personen vornehmen. Keine zwei Minuten später kam das erste NA-Log. Ja, das habe ich auch bekommen. Eins habe ich gelesen, fand ich sehr schön. Der bringt eigentlich das auf den Punkt, was die meisten wohl aufgeregt hat. Dieser verkappte Verkehrszwang. Verzehr. Ja, ich überlege gerade, wieso Verkehrszwang. Scheiße, wir müssen aufhören. Kopulation ist verboten. Kann man auch mehrfach explizit ankreuzen. Also nochmal. Wenn du mit Penis anfängst, kommst du nicht wieder raus. Ja, das ist wirklich, also nochmal. Dieser verkappte Verzehrzwang dürfte wohl massiv gegen die Richtlinie von Groundspeak verstoßen. Ich reise auch mit dem Zug an und plane die Mitnahme von Verpflegung für die Rückfahrt. Die Haftungsregelungen sind doch nur vorgeschoben. Das finde ich allerdings auch. Es gebietet ja wohl der faire Umgang mit den Teilnehmern, dass so etwas vor der Buchung bekannt gegeben wird. Das sollte mal der ein oder andere Reviewer drüber schauen. Deshalb kein Right Note, sondern Needs Archive. Leider gibt es keine sinnvolle andere Logmöglichkeit. Die Veranstaltung selbst will ich natürlich nicht in Frage stellen. Da steckt bestimmt eine ganze Menge Arbeit und Engagement drin. Es geht mir ausschließlich um die schnelle und unbürokratische Änderung der Bedingungen. Zumindest erwarte ich ein Announcement für die Rückerstattungsmöglichkeiten der bereits überwiesenen Gelder. Ich mochte dieses Log eigentlich ganz gerne, weil der relativ unaufgeregt und die Sachen auf den Punkt gebracht hat. Also das ist alles nicht schlimm, aber wenn man sowas einführt, muss man den Leuten auch die Möglichkeit geben, zurückzutreten. Weil das ist schon, ich finde es jetzt auch ein bisschen albern. Dann esse ich da eben nichts, verlasse das Gelände kurz und esse draußen. Mein Gott. Und eine Kontrolle der Rucksäcke wage ich jetzt auch mal zu bezweifeln. Außerdem hatte ich ja auf Twitter nochmal so einen Bierbauch gepostet. In dem man drunter schnallt. Genau, das war irgendwie das Highlight. Bierbauch zum Anhängen, genau. Ja. Also ganz ehrlich, du zahlst den Eintritt, fährst da runter, dann wirst du entweder, wenn du da und was konsumieren wirst, was die meisten ja auch machen, dann wirst du auch die 3,50 Euro haben für eine Currywurst oder was auch immer da zum Essen ist. Ja. Das Einzige, was ich bemängeln kann, ist es, dass halt zwei Tage vorher dieses Announcement reinkam. Wollte ich gerade sagen, also ich denke auch, also ich weiß das noch in Köln, da gab es auch einen Caterer, den hätte ich, also sorry, aber da konntest du nichts essen. Da können die ohne ja gar nichts für. Das ist halt ein Pech gewesen. Der tauchte halt nichts. Aber es gab dann halt die Möglichkeit, dann gehst du runter vom Gelände und isst außerhalb. Und das wird es ja wohl in Frankfurt auch irgendwie geben. Gibt's auch. Aber dann in diesem, nicht nur in dem Listing, sondern auch auf Facebook ging es ja dann los. Arama kenne ich aus anderen Stadien. Das schmeckt alles nicht und ist scheiße teuer. Und also ein richtig schöner Shitstorm. Ja. Das erste Mega mit Shitstorm. Den haben sie sich aber auch tatsächlich verdient, indem sie es einfach, wie gesagt, gleich am Anfang das gesagt, hätte keiner sich beschwert. Zwei Tage vorher das zu sagen, das hat natürlich schon Beigeschmack. Also ich finde es jetzt auch ein bisschen, ja, wie gesagt, ich kann zu den Finanziellen immer wenig sagen, mich betrifft sowas nicht, ich habe das Geld dafür, aber ich finde es jetzt auch ein bisschen komisch, zum Event zu fahren, Eintritt zu bezahlen, Anfahrt zu bezahlen und dann hat man das Geld fürs Essen nicht. Also ich fand die Argumentation, die würde ich schon so drauf auslegen, zwei Tage vorher ist einfach blöd. Ich glaube, das bringt es auf den Punkt. Das ist ungünstig, das so spät zu melden. Das ist das Einzige. Aber der Rest war so. Übrigens hier, da es keine andere sinnvolle andere Logmöglichkeit gibt. Warte mal, Tonaussetzer? Ich bin für in die Fresse Logs. Ja. Pöbelloks, ja, Tonaussetzer, jetzt geht's wieder. Nee, also bei uns zeigt da alles gut an. Guck mal, Bullenherde, die kleine geile Sau. Verkehrszwang wäre geil, klar. Verkehrszwang wäre geil. Ja, klar. Ja. Und dann steht da der falsche Partner vor dir und du hast Verkehrszwang. Ich würde das nochmal überdenken. Aber es war halt der Aufreger der Woche nochmal. Ich glaube, heute fängt das an in Frankfurt, oder? Es startet heute, genau. Aber da siehst du wieder, dass die Organisation halt, das sind halt alles Amateure. Es ist halt so. Es sind Amateure, ja, die mega organisieren und ja, für mega muss man halt schon ein bisschen mehr vorplanen und alles bedenken und es ist immer ganz gut, jemanden im Team zu haben, der weiß, wie sowas funktioniert. Okay, guck mal, die Frage ist auch nicht schlecht, gerade aus dem Chat. Alle regen sich über die Currywurst auf, aber keiner fragt, wo das Geocaching bei dieser Veranstaltung bleibt. Das ist gut. Das habe ich mich auch gefragt. Bis auf diese Vorlesung von Hoeke habe ich da auch nichts gefunden, was allzu viel mit Geocaching zu tun hat. Doch, GSAK-Kurse kannst du haben. Ah, okay. Das wusste ich. Gibt's eigentlich Lab-Caches? Bestimmt. Dann kannst du dir Geocoins kaufen. Ja, es gibt auch noch einen Vortrag vom Berufsgeocacher. Gibt's auch. Über Urlaubsreisen oder ich weiß nicht, was er da gemacht hat. Nee, irgendwie über eine Reise. Oder ein Dia-Vortrag. Ja. Cachen in Hamburg. Nee, er macht ja wohl ziemlich viele Reisen, aber das erzählt er mir irgendwie. Ich, wie gesagt, ich kenne ihn kaum, ich kann da auch nicht viel zu sagen. Ich kenne auch seinen Podcast nicht weiter. Ich weiß nur, dass er da halt auch so irgendwie als zweite Attraktion wohl mitverkauft wird mittlerweile. Der hat doch keinen Saft in der Gurke. Also ganz ehrlich, wenn das die zweite Attraktion ist. Ich weiß es nicht, vielleicht ist er ja auch mittlerweile. Dann kaufe ich vielleicht mir doch Trackable-Unterwäsche. Vielleicht ist er mittlerweile berühmt geworden, keine Ahnung. Ich Hast du eigentlich nicht. diese Geocache Max Pedition Tasche gesehen auf dem Tippi-Tippi-Tab? Nee. In Pink? Nee. Also praktisch so eine Umhängetasche. In rosa? Ja, rosa-pink. Für Frauen. Ach so, ich wollte sagen, wenn ich das als Mantra, da bücke ich mich ja nicht mehr beim Suchen. Ne? Ich habe Angst. So ein Ding musst du ummachen und dann schön Lost Place cachen. Und dann Flecktarnhose dazu. Flecktarnhose und dann ein rosa Sonnenschirm. Nein, aber also Event ist ja im Moment viel. Lass uns mal so ein bisschen durchgehen. Ja. Dann gab es ja noch das Event der Bundespolizei. Oh. Das fand ich jetzt ehrlich gesagt schon etwas seltsam. Warte mal, muss ich mal auf den Link drücken? Ja, ich bin auch gerade hier am Suchen. Wo ist es denn? Kam gerade darunter. Guck mal, hier steht viel mehr drin als in diesem. Nee. Da ist es. Wo? Event der Bundespolizei. Hier, genau. Mhm. Ich klicke mal drauf. Und darüber müsste es jetzt auf den. Oh, heute haben wir unsere Technik ausgebaut hier. Ich habe jetzt einen eigenen Rechner dafür wirklich stehen, dass wir hier gucken können. Wer ist das denn da mit dem Sonnenhut? Kennen wir den? Nee. Nicht? Okay. Also ich kenne ja. Sah so ein bisschen aus wie Mönk. Das würde mich jetzt auch nicht wundern. Also. Nee, das ist ja, glaube ich, nicht. Nee. Wir haben mehr so ein Ziegenbart, glaube ich. Und Bensheim ist ja auch nicht sein Ort. Naja. Auf jeden Fall gab es dann die Bundespolizei ein Geocache, hat zu einem Geocaching-Event eingeladen. Um 13 Uhr kam dann wohl ein Polizeimotorrad und darum versammelten sich dann die Geocacher. Genau, Polizeihauptmeister Andreas Barmer, der wohl selber Geocaching hat. Und lesen wir das hier schon wieder. Eine Holzkiste mit Schlüsselanhängern zog ihre Aufmerksamkeit ebenso auf sich wie das Logbuch. Das ist auch so ein Punkt, ey, wenn es irgendwas umsonst gibt, es kann noch so großer Schrott sein. Stifte bei Ikea. Ja, die haben dann da so ein Event veranstaltet und wohl ein bisschen rumerklärt, was geht, was nicht geht. Kann sich auch mal jeder selbst durchlesen. Wollen wir jetzt zu sehr ins Detail gehen? Oder? Wollen wir nicht. Ich fand's, deckt sich mit unserem anderen Thema, weil sie da auch nochmal genau den Mindestabstand zu Gleisen erklärt hatten mit 47 Metern. Interceptor hat er schon wieder, ja. Auf 47 Meter festgelegt, erklärt. Genau, mir. Und wir hatten. Moment, USA. Ja, ist in Deutschland genauso. Nee, steht hier. Nee. Können sich diese schneller blablabla. In der Nähe von Bahngleisen kann das gefährlich werden. In den USA ist der Mindestabstand zu den Gleisen sogar gesetzlich auf 47 Meter festgelegt, erklärte Barmer. Doch solche Verbote hält er in Deutschland nicht für nötig. Sieh mal einer an. Okay. Er trifft sich lieber persönlich mit den Cachern und macht sie auf Gefahren aufmerksam. Als ob das viel helfen würde. Da möchte ich nur kurz einfügen. Gegen 12.30 Uhr sah der Lokführer einer Euroregio-Bahn die Familie rund 2 Meter vor dem Nirma-Tunnel und führte sofort eine Notbremsung durch. Wobei das jetzt nichts mit diesem Event zu tun hat, muss man mal erwähnen. Ne? Aber es passt sich wunderbar rein. Ja, klar. Die Schnitzeljagd einer Familie legte am Montagmittag den Bahnverkehr zwischen Stolberg und Aachen lahm. Ja, der Hammer. Soweit zu, wir brauchen das, also das Verbote ist, nicht. Es las sich so, als wenn die Kinder Schnitzeljagd gemacht hätten und da stand nur Schnitzeljagd, da stand nicht Geocaching, also das weiß man nicht so ganz genau. Und die Eltern praktisch erst dazugekommen sind. Und dann standen die wohl vor so einem Eingang eines Bahntunnels und der Zugführer hat halt nur vier Menschen vor diesem Bahntunnel gesehen und hat dann, ja Gott sei Dank, ist eigentlich das Einzige, was er machen kann, eine Vollbremsung hingelegt. Und jetzt gibt es natürlich die Bahn, die Geld haben möchte, die Feuerwehr, die Geld haben möchte, ja, und die Polizei, die Geld haben möchte. Also man könnte auch mal sagen, diese Familie ist, wenn sie Pech hat, finanziell ruiniert. Ich kapiere das immer noch nicht. War die jetzt im Tunnel oder vor dem Tunnel? Vor dem Tunnel. Weil hier steht, der Lokführer erlitt einen starken Schock und wurde sofort abgelöst. Überleg mal, der fährt auf den Tunnel zu mit einer hohen Geschwindigkeit. Da stehen vier Leute neben. Du kannst ja nicht einschätzen, was passiert. Und wenn das noch eine Stelle ist, wo normal kein Mensch ist, dann kann ich das verstehen. Müssen wir mal den Himberger interviewen. Ja, stimmt. Der könnte das unter Umständen wissen. Wie gesagt, es ist aber auch wohl irgendwie noch nicht mal raus, ob es Geocaching war. Ja. Ich finde aber, was man da mal diskutieren könnte, ist, inwieweit der Owner haftbar ist. Also wenn ich die Eltern wäre, ja, und die Kinder, also wenn es wirklich so war, wie es grob beschrieben ist, die Kinder haben Geocaching gemacht. Ja, oder der Schnitzeljagd. Aber Eltern haften für ihre Kinder. Aber lass, ne? Ja, aber lass es jetzt mal Geocaching gewesen sein. Ja, gut, natürlich haften die für ihre Kinder. Das ist erstmal keine Frage. Aber jetzt passiert das. Und ich als Eltern habe aber keine Ahnung von Geocaching, sondern ich hatte, die Kinder kamen zu mir, haben gesagt, hör mal, ich will Geocaching machen. Okay. Dann gehe ich auf die Seite, die das, worüber das betrieben wird, und lese, dass die Owner ankreuzen müssen, dass das ja alles rechtens ist. Dann sage ich, ja Kinder, könnt ihr machen, da ist ja eine Sicherheit drin, auf die verlasse ich mich, fertig. Jetzt passiert was. Natürlich sind die Eltern haftbar, aber ich als Eltern nehme mir dann sofort einen Anwalt und sage, hör mal, der den da hingelegt hat, hat doch ganz offensichtlich Falschangaben gemacht und damit meine Kinder zu einer Straftat veranlasst. Wäre richtig, würde er einen Präzedenzfall ergeben und den wird es irgendwann geben, ja? Und da bin ich sehr gespannt, weil da sehe ich den Owner absolut mit in der Haftung. Denn der hat angehakt, dass sein Cash absolut korrekt und in Ordnung ist. Würde dann dazu führen, dass noch mehr Sockenpuppen Geocaches legen? Ich glaube, das würde eher dazu führen, dass es keine Sockenpuppen mehr gibt. Denn dann wirst du nur noch legen können mit richtigem Account. Und das sehe ich sogar als gut an. Na, diese ganzen, also ich bin völlig bei dir, aber die ganze illegale Scheiße wird einfach langsam mal gefährlich bei der Menge Geocacher, die wir haben. Und dies ist das beste Beispiel. Lass das wirklich mal so sein, dass die Kinder cachen gehen, weil die Eltern sich einfach darauf verlassen haben, dass die Seite ja klar sagt, hier sind nur legale Caches vorhanden. Ja gut, wir müssen jetzt, wir wissen A nicht, ob es ein Geocache ist und zweitens wissen wir nicht, ob sie das Gerät sauber bedient haben. Wenn der Geocache 150 Meter entfernt lag und sie in Koordinaten, ja, einfach die Koordinaten vertauscht haben und dann die Gleise betreten, dann ist was das ganz ist, anderes. Das ist gar keine Frage. Mir geht's auch gar nicht um dieses spezielle Beispiel, das hier aufgetreten ist, sondern mir geht's wirklich mal um die allgemeine Frage, ob da der Owner nicht mit drin hängt, wenn er wirklich den Cash an eine Stelle gelegt hat, wo er nicht zu suchen hat. Ja, natürlich, das hatten wir doch schon, dass der Owner haftbar gemacht wurde, als irgendein so ein Mast beklettert werden musste. War der Owner da auch mit bei? Bist du sicher? Ja, da war irgendwie Sachbeschädigung. Das wurde dann zwar wegen Geringfügigkeit eingestellt, aber der Owner musste sich verantworten. Weil es wurde an Groundspeak wurde herangetreten und die haben an den Owner verwiesen. Was steht da jetzt? Wir brauchen hier mal einen kompletten Rechtsverdreher. Das stimmt. Ownerhaftung bedeutet, alle Lost Places würden legal? Hä? Oder meinst du jetzt eher illegal? Also im Chat steht das gerade, Ownerhaftung bedeutet, alle Lost Places würden legal. Ach so, für die Suchenden schon. Ja, naja, ja, wenn du durch den Zaun gehst, kannst du nicht mehr. Wie gesagt, da geht es nicht um legal oder illegal, da geht es einfach mal um die Frage der Mithaftung. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der Owner da rausgekommen bei dieser, gerade bei dieser Zuggeschichte. Wenn tatsächlich, also nur mal angenommen, wir wollen das ja konstruieren, das muss ja gar nicht die Realität sein. Aber der hat am Anfang des Tunnels, also 5 Meter rein muss, ein Cash hingelegt. Dann frage ich mich wirklich, wie das mit der Haftung wäre. Ich glaube nicht, dass er da heile rauskommt, der Owner. Ja, wahrscheinlich hat er den Cash oben gelegt. Und dann sind wir wieder bei der Elternhaftung. Dann ist klar. Ist halt, wenn er einen Geocache legt, müsste man klären, wo der Geocache ist und danach errechnet sich die Haftung des Owners. Ja. Weil wenn er im Listing darauf hinweist, dass das oben auf der Straße, die Bahnschienen müssen nicht betreten werden, das muss nicht nach unten gegeben werden. Ja, dann ist das okay. Sind dann, die Eltern wieder haftbar. Ja, dann sehe ich das auch so. Da hätte ich gar kein Problem mit. Generell sollte man ja als Eltern seinen Kindern auch beibringen, dass Bahnschienen nicht unbedingt als Spielplatz taugen. Also wie gesagt, die moralische Frage ist sowieso eine ganz andere. Also das, da will ich jetzt auch gar nicht ins Detail, sondern mir geht es wirklich mal um die Haftung. Also da bin ich wirklich... Rolf meint, wenn der Owner die Verantwortung übernimmt, ist der Sucher fein raus. Ja, beim Lost Place nicht unbedingt, weil der Owner ja nicht der Besitzer des Lost Places ist. Ja, Moment, aber was ist, wenn der schreibt, darf betreten werden? Da geht's schon wieder los. Der ist zwar nicht der Besitzer, aber er schreibt's einfach mal. Und ich sag einfach mal dumm dreist, oh, wieso habe ich geglaubt? Gut, dann habe ich erstmal das Problem, weil ich mich wegen Hausfriedensbruch verantworten muss. Das muss ich auf jeden Fall. Und ich könnte, dann müsste wieso? Dann... Wieso? Ich dachte ja, ich darf darauf. Die meisten Lost Places sind ja mit dem, sind ja von dem Besitzer mit dem Schild, wie auch immer, ja, klar. Gegenbetreten. Ja klar, aber mir hat ja jemand gesagt, nee, hör mal, der ist freigegeben, da darfst du rauf. Nee, aber du siehst das Schild und das Schild sagt was anderes. Demzufolge musst du dich erstmal wegen Hausfriedensbruch verantworten und kannst dann eine Privatklage gegen den Owner versuchen, die Kosten wieder reinzukriegen. Ja, den Teil meine ich auch. Ja, das kannst du machen. Da wäre ich gespannt, was bei rauskommt. Wahrscheinlich nicht viel wird dann abgewiesen werden, weil kommt wieder dieses alte Brücke und spring doch Argument, weißt du? Ja, ja, klar. Naja, wie gesagt, also wir irgendwann wird es das geben. Da gebe ich dir recht, da gehe ich auch von aus. Also von daher. Jörg, magst du mir noch mal das klare deutsche Wasser rüberbringen? Nee, da habe ich schon draus gelutscht. Nimm dir mal eine neue Flasche. Ich trinke die ganze Zeit daraus. Aus dem? Ja. Ja, aber ich habe vorhin erst, nee, nachdem du dir was angegessen hattest. Nee, nee, okay, also, gut. Die Zunge stecke ich immer erst rein, wenn du nicht mehr gucken kannst. Wo rein? In die Flüssigkeiten, ne? Haben wir schon eine Stunde rum? Nee, wir sind jetzt bei 35 Minuten. Wir haben heute noch, also wir haben, ich habe auch wieder Lust. Ich habe, wie gesagt, ich hing so ein bisschen durch, auch mit dem Cashen. Im Moment, ja. Ich auch. Und dann habe ich noch diesen bescheuerten Husten, deswegen muss ich so viel trinken. Aber okay, geht's weiter. Wir waren ein bisschen weggekommen von der Bundespolizei. Du fandst das Event merkwürdig. Ich finde nicht merkwürdig. Ich habe es falsch. Ich habe mir das so dahinter geschrieben. Ich finde es halt merkwürdig, dass die Bundespolizei jetzt Geocaching-Events macht. Das sind so Sachen, wo ich immer denke, boah, ey, wer kommt denn als nächstes? Ich habe keinen Bock mehr, das. Ja, ich weiß, man kann das Hobby nicht geheim halten, bla bla bla, Sülz. Ja, aber man muss jetzt auch nicht jeden noch irgendwo aus dem Loch krauchen und zerren und ziehen. Und der hat dann auch noch was mit Geocaching zu tun. Ich kriege langsam echt Kotzkrämpfe. Das kann so sein, aber wahrscheinlich ist es auch so ein bisschen, also ich gehe mal davon aus, er ist selber Geocacher. Ja. Und die Bundespolizei hat ja in letzter Zeit immer so Themen, so Geocache entpuppt sich dann doch nicht als Bombe, dass wir einfach darauf hingewiesen haben, dass man so einen Geocache von außen auch mal kennzeichnen könnte. Ich glaube auch, dass die Zeitung da ein bisschen was falsch schreibt. Ich glaube nicht, dass das ein Event war, sondern der hat gesagt, ich komme dann und dann dahin. Wer sich mal interessiert dafür, der kann mal vorbeikommen. Und dann finde ich es auch wieder okay. Aber es erschreckt mich manchmal, was dieses Hobby mittlerweile, das ist doch, macht doch irgendwann keinen Spaß mehr. Wenn, weißt du, dann muss ich irgendwann irgendwo klingeln und dann reicht er mir ein Logbuch raus oder so. Also da hört es dann irgendwie, ich weiß auch nicht. Zellenübernachtung und dann klingelst du und dann kriegst du ja das Logbuch. Vielleicht bin ich auch einfach da wirklich zu sehr Dinosaurier. Ich sagte ja, das können wir mal zwischenziehen. Ich habe jetzt, war jetzt in Suderburg, da kommen wir nachher nochmal zu. Und da war auch ein Cache, der radioaktiv. Ich weiß nicht, wie der genau, radioaktiv irgendwas. Ist auch gar nicht so entscheidend dabei. Der Owner ist ja sowieso schon eingeschnappt, da kann ich auch ruhig drüber reden. Weil ich jetzt halt gelockt habe, nö, bin ich hingekommen, habe ich mir angeguckt und habe den auf Ignore geschoben. Weil ich frage mich mittlerweile, was das mit Cachen zu tun hat. Da kommt man hin, da hängt... Das kann ich ruhig sagen, das ist kein großer Spoiler, weil es ist, du hast keinen Weg, du kannst fast direkt davor parken, du musst dann 3 Meter durch die Büsche, du hast kein Versteck, weil du kommst da an und dann siehst du das Vogelhaus am Zaun hängen und dann bist du stundenlang damit beschäftigt, irgendwas, das Ding aufzukriegen, ohne aber zu wissen wie, da musst du mit 1000 Elektroniken wohl arbeiten und magnetisch und ganz da musst du was und hier musst du was und ich frage mich einfach, was, also sollen sie gerne machen sowas? Dann sollen sie das listen auf der Seite www.geschicklichkeitsspieleimwald.de. Das hat doch mit Cachen überhaupt nichts mehr zu tun. Und wenn, dann liste diesen Mist in meinen Augen bitte als Mystery, dann gehe ich da gar nicht erst hin. Aber ich komme da hin, will einen Tradi machen und finde dann so ein, oh, ich muss mir jetzt vorsichtig sein, wie ich sage. Ich sage es dann immer zu salopp, ich meine das gar nicht böse, aber für mich Schrott vor, was ich nicht will. Mich interessiert auch ein Scheiß, wie das funktioniert. Und als Krönung gucke ich in die Logs, manchmal findet man ja was. Und ich weiß nicht, 50 Logs und alle mussten den Owner anrufen. Boah, soziale Kontakte findet man in der Bibelstunde, ey. Dafür muss ich keinen Cash legen. Und das ist bitte, wir sind Boulevard, salopp formuliert. Ich meine das jetzt nicht beleidigend für Owner oder sonst was. Ich muss das immer dazu sagen. Manche verstehen das mit dem Boulevard nicht. Also derselbe Owner hat ja auch diesen Geomaschinenführerschein, den ich ganz cool fand, bis auf die Musik, die ein bisschen nervig wurde, wenn man da ein bisschen länger damit beschäftigt ist. Da ist aber klar, was zu tun ist, wo das Logbuch ist. Und dann ist es einfach ja eine kleine Fleißaufgabe. Mhm. Generell, am Anfang fand ich sowas toll. Mittlerweile kotze ich, wenn das nicht genau im Listing angegeben ist, ich im Wald irgendwie so einen Eimer aufmache, da 300 Filmdosen drin liegen und in einer ist das Logbuch. Das kotzt mich echt an. Ja, das war auch am Anfang witzig, stimmt. Das und mittlerweile geht es aber um Keks, aber das liegt nicht an den Ownern, sondern das liegt einfach, weil man das dann zu oft... Steht gerade übrigens, warum das, kriege ich auch eine Antwort gleich hier. Das hat deshalb mit Geocachen zu tun, weil da ein Logbuch zu finden ist, Punkt. Nee, sorry, das ist Quark. Also dann hätten sie ja 1940 schon gecached, weil auf jedem Schiff ist ein Logbuch. Also nee, da hört's auf. Also das ist wie Klopapierrollen. Das ist auch nicht gleichzeitig. Jedes Klo ist nicht gleichzeitig ein Cache. Ich bin ja hier nicht so welche Ideen. Ja, stimmt. Ja, ja. Nein, aber es ist einfach, ich kenne das halt noch so, ich habe es am Anfang so gelernt. Ein Cache hat immer diese Morsex-Regeln da, entweder eine geile, ja, aber es ist so, einen geilen Weg, eine geile Location oder ein geiles Versteck. Und nichts davon ist gegeben. Es gibt überhaupt kein Versteck, sondern es ist eine Bastelei. Die sollen die auch machen. Ich will gar nicht sagen, dass die Bastelei nicht schön wäre, aber ist das noch Geocachen? Ich muss doch nicht einfach alles ins Geocachen tragen. Ah. Es kann Geocachen sein, manche Leute haben da auch Spaß davon, aber wenn das im Listing gut beschrieben ist und genau so ist, dann kann ich das akzeptieren. Ich muss es aber nicht mögen. Ja, und diese Morsix-Regeln, oh mein Gott, das war ein Geocacher, der hat irgendwann mal gesagt, so und so sollte ein Geocache aussehen, ist aber weder Gesetz noch nee, der Endpunkt der Wahrheit. Nee, aber die sind immer noch gut. Besser als nix. Besser als dieses besser Scheiß. Besser als nix, ja. Also es geht, wie gesagt, dass da viele Spaß dran haben. Dass ich will auch gar keinen den Spaß absprechen oder so, sondern einfach, verdammt, gebt doch solchen Leuten wie mir, die nicht im Wald rätseln möchten. Ich arbeite als Programmierer. Ich habe abends keinen Bock mehr zu denken. Ich möchte im Wald was suchen. Und den Rest möchte ich aussortieren können. Kann ich aber in diesem Fall nicht. Macht, und Field Puzzle erschlägt das auch nicht, weil Field Puzzle kann auch einfach sein. Macht ein Icon oder ein Attribut Geschicklichkeitsspiel von Groundspeak. Und schon kann ich den Mist aussortieren. Dann kriege ich Mist, also für mich Mist, muss man wieder dazu sagen. Das kriege ich wieder. Gibt es nicht so ein Icon, dass man so, wenn das so ein spezielles Rätsel ist, aber das wird meistens nicht gesetzt? Es gibt Field Puzzle, wenn überhaupt. So. Und Field Puzzle bedeutet eigentlich gar nichts, weil viele Kindermultis haben dann auch Field Puzzle gesetzt, weil du Asterix und Obelix verbinden musst, weißt du? Also Field Puzzle ist mir zu allgemein. Zumal es hier gar nicht um Puzzle geht. Es geht ja wirklich um. Es geht nicht um Rätseln, es geht um Geschicklichkeitsspiel. Ich glaube, das Problem, was du hast, und da kann ich dir, das habe ich auch manchmal, dass du das Gefühl hast, dem Owner geht es nicht darum, dass du praktisch den Cache locken kannst, sondern er baut möglichst viele Fallstricke ein, sodass es für dich extrem lange dauert. Ja, ja. Oder du keine Möglichkeit siehst, ohne Hilfe des Owners an den Cache zu kommen. Das hast du ja bei manchen Nachtcaches auch. Ja. Ich will ihm das jetzt auch gar nicht vorwerfen, weil ich das bei diesem Owner gar nicht weiß. Ich kenne ihn ja. Wir reden ja jetzt allgemein über. Ja, ich habe den kurz auf dem Event nur gesehen, deswegen ich kenne ihn nicht. Also aber ich kann nur sagen, der Geo-Maschinenführerschein ist vielleicht auch nicht dein Ding, ist aber bedeutend einfacher und der hat mir gefallen. Den anderen habe ich nicht gemacht. Denn es gibt auch im da oben bei wo Geo NDR seinen Wandercache hat, da sind wir auch an so einem Kellersee. Ja, genau, da sind wir an diesem Mystery vorbeigefahren. Den hatte ich in dem Artikel auch erwähnt. Ich weiß nicht mehr, welcher das jetzt war. Müssen wir mal nachgucken. Und da liest du dann schon in den Logs, dass der Owner immer zufällig, aber wirklich bei 5 Cachern am Tag auch alle 5 zufällig trifft. Owner-Kreisen, ja, das liegt auf seinem Hof sogar davon ab. Ach so, aber dieses Owner-Kreisen um ihren Cache, in dem Fall sogar noch mit 2 Webcams überwacht, ne, da könnte ich immer, also da frage ich mich dann, sorry, aber das ist doch alles nicht mehr geistig normal. Also, Die schruppen sich bestimmt ein, wenn du dich wieder zu doof anstellst, dann sagen sie sich, oh, guck mal da. Ja. Helga, komm mal her, da ist wieder einer, der kriegt's nicht auf. Und vor, ja, genau so wirkte der für mich. Also, ich will den gar nicht beleidigen, sondern mein Gott, das ist halt seine Lebenseinstellung. Aber das war ja für beide enttäuschend. Er kam jetzt raus und sagte, was sagt er noch? Oh, ich sag jetzt mal nichts, wenn ihr die Tür aufmacht, dass ihr das genießen könnt. Und wir machen die Tür auf, gucken da rein, ja, ist eine Telefonzelle, super. Also, es war so, er hatte Erwartungen an uns, die wir in keinster Weise erfüllten, weil wir das eigentlich völlig langweilig fanden. Das war nett gebaut, aber es war halt, ja. Also mittlerweile manche, ich habe das Gefühl, die legen zu viel Erwartung in ihre Caches. Ist ja sowieso, das hat man schon diskutiert, dass ja der Trend zum gebastelten, hochtechnologischen Cache geht. Ja. Und weniger hin zur Location. Ja, schade. Wahrscheinlich, weil es keine Location mehr gibt. Ja. Aber man könnte natürlich auch eine einfache Dose und geschichtsmäßig wird ja wo irgendwo mal was passiert sein. Ja. Also ja, zum Beispiel, was ich immer ganz toll finde, ist, wenn das dich so ein bisschen überrascht. Also ich bin mal durch so einen Wald gegangen und dann war mitten im Wald ein Grabstein, der auch gepflegt war, weil da ein Royal Air Force Pilot abgestürzt ist im Zweiten Weltkrieg. So, hat mich total überrascht. Ist Wald, plötzlich kleine sowas, Lichtung, sowas ist Grab. Cool, ja, cool. Absolut. Ich weiß genau, was du meinst. Das ist genau die ich auch liebe. Das sind wir aber, glaube ich, die alte Generation. Die Neuen wollen das gar nicht. Die wollen auch gerne Punkte. Basteln. Punkte. Auch basteln ist sehr beliebt. Punkte ist ja, wenn sie Punkte wollten, würden sie wieder so einen Cash nicht machen, weil sie ja nicht ans Logbuch kommen. Oder sie sagen, ich bin nicht rangekommen, fand den Cash aber geil, Log. Aber das mit dem Basteln ist tatsächlich... Hier, Bullenherde, Föhn im Baum, das ist der Hammer. Also, wir sind, das muss ich jetzt einschieben. Ja. Wir sind vom Tippi-Tippi-Tap zurückgefahren und haben Autobahn-Caches gemacht. Ja, wie sagst du das? Ganz große Katastrophe. Entweder lag Hundescheiße drum, also war eigentlich... Nee, der eine, wo ich hinter euch war, einen Tag später, der war okay, der war ein Stück im Wald drin. Also ja, es gab auch, aber ganz ehrlich, wenn du 50 Caches machst auf der Rückfahrt und immer Rastplatz und so weiter und dann findest du einen... Der okay war. Natürlich, ich brauchte den. Ich bin Statist, ich stehe kurz vor 4000. Ich muss jetzt hier. Muss man. Ja. Und ich krieg von meinem lieben Lost Place-Führer Bullenherde gesagt, mach den, der ist cool. Jetzt haben wir den Führer auch noch eingebunden. Den Führer haben wir, ja. die war mal, wie nannte sich der Cache? Der Cache nannte sich der letzte Friseur vor der Autobahn. Ich habe nur so kurz, kurz drüber nachgedacht, gelesen, habe gesagt, okay, über 100 Favoritenpunkte. Cool. Den habe ich, glaube ich, ja. Der kommt mir jetzt kommt's. Ja. Meine Erwartung steigt ins Unermessliche. Wir fahren ab. Ich habe mir die ganze Zeit überlegt, was ist das? Vielleicht so ein amerikanischer Friseur oder so ein Friseurstehen, irgendwas zu sehen. Nein, Rastplatz, dann gehst du 50 Meter durch den Wald und dann hängt original ein Föhn im Baum mit einem Paddling drin. Ja, ich fand den cool. Ich fand den sowas von scheiße. Das kommt der Erwartungswert mit. Ja, klar. Die Erwartungshaltung war zu hoch. Wenn du das Listing liest, und jetzt habe ich den Cache natürlich gespoilert, aber egal, ist ja eh ein Tradi. Wenn du das Listing liest, dann weißt du, der ist ein bisschen witzig gemacht. Okay, aber 100 Favoritenpunkte plus die Empfehlung plus meine Erwartungshaltung und kein Listing gelesen, das Problem. Führten zu einem großen Ich war echt sauer. Ja, ich weiß, was du meinst. Das kann ich. Mir hat nachher der Big Mac nicht geschmeckt. Ich weiß auch, welchen du meinst. Den habe ich auch. Nicht dieses Mal, aber irgendwann habe ich den schon mal gemacht. Ob ich da nach, ich weiß nicht, Schwerte gefahren bin. Aber der sagte mir auch was. Wobei ich damals sah, ich lese ja kein Listings, deswegen konnte ich das ja nicht wissen. Nach Favoritenpunkten gucke ich doch viel weniger. Und dann fand ich ihn lustig. Mehr aber auch nicht. Also, es war ja nicht mal guter Föhn, relativ billig zusammengeschmissen. Ja, so ein AKG. Aber das liegt wahrscheinlich auch so, das war die ganze Rückreise. Fährst du immer nur am Schild, in der Scheiße. Weißt du, du fährst so auf Rastplätze drauf und denkst, cool, da ist ein Zaun, da hat er den bestimmt hinten an den Zaun dran gemacht. Ja. Nein, er hat ihn nochmal 30 Meter vom Zaun weg, da wo jeder hinscheißt. Ja, okay, hast du dann die ganze Zeit und dann weißt du, aber da kommt einer mit, was wir nicht alles hatten, da hatten wir einen 75 Meter durch Dorn durch. Oh, super. Und dann kommst du zu einem mit 100 Favoritenpunkte und dann denkst du natürlich, und nein, der enttäuscht dich auch. Ja, aber da musst du auch vorsichtig sein. Ich habe in Suderburg den, weiß ich, ob du den auch gemacht hast, da war so ein Multi am Rastplatz, Heinrich oder so, 5, 6 Stationen. Nee. Der Heinrich verschwunden, ich weiß jetzt nicht, wie er ist, muss ich echt in meiner eigenen GSHK gucken. Und der hatte 5, 6 Stationen und Station 1 bis 4 war sozusagen durchgehend vollgeschissen. Und jetzt hatte ich aber das Event und habe den Himberger da getroffen, der den auch gelegt hat. Und der sagte, nee, am Anfang war da gar nichts. Und da habe ich mir das überlegt, na klar, da sind Kescherhorden durchgezogen und die haben dann eine wunderschöne Kescherautobahn in dieses hohe Gras gezogen. Und jeder, der jetzt auf diesem Rastplatz zum Kacken anhält, der nimmt natürlich diese vorgefertigte Spur, um sich da dann zu erleichtern. Also da siehst du mal, da kann der Owner tatsächlich nichts für. Ach, ich dachte, du meinst, da sind Kescherhorden durchgezogen und jeder fünfte hat eine Durchfahrt. Soll ja schon vorgekommen sein, dass der ein oder andere auf eine Zwischenstation gekackt hat. Nee, so schlimm war es da jetzt nicht, aber egal, aber wir sind schon halt echt wumm. Ja, naja, gehört dazu. Ja, aber tatsächlich hast du den einen gemacht auf der Rückfahrt, wo du so eine 1,30 Meter Leitplanke rausholst? Nee. Der nannte sich auch die Leitplanke in der Leitplanke irgendwie so, muss ich nochmal raussuchen. Ist jetzt Interceptor, findest du mit dieser Beschreibung nicht. und das war cool. Dann hast du wirklich so 1,30 Meter Leitplanke in der Hand. Dieser so magnetisch. Du brauchst doch nur in dein Profil gucken, ja. Ja, aber ja, der könnte natürlich machen. Wo ist Georg? Wo ist Georg? Genau, so hieß der. Das war der, den ich meinte eben. Wo ist Georg? Hat 5, 6 Stationen. Fand ich richtig schön, fand ich nämlich 1, 2 Stationen gar nicht so perfekt. Der war, ansonsten war der sehr, sehr schön, aber konnte ich dem Himbeerer direkt mal vor Ort auch sagen. Also finde ich immer schön, dem Ona dann auch mal eine Rückmeldung geben. Der Ona ist der Himbeerer? Ja. Okay. Und wie fandest du die Gegenansicht so? Wenn wir da jetzt schon zwischen sind, also Sudaburg, lass uns das mal hinten noch bleiben. Lass uns hinten, okay. Aber zu dem Cache nochmal, was zum Beispiel da auch war, die ersten 3 Stationen wirklich mechanisch und so, das ist wirklich schön, die haben Spaß gemacht. Hm. Und dann kommt Station 4, die hat auch Spaß gemacht, aber auch nur, weil das Wetter gut war. So, und jetzt musstest du dort mit, ich will jetzt euch zu viel sehr spoilern, aber du musst da mit Strom arbeiten. Und diesen Strom, so, der ist ungünstig zu erzeugen. Ich will das jetzt mal so ein bisschen nebulös lassen, weil ich will es euch zu genau erklären. Und dann musst du halt Kabel. Mit Methan? Miteinander. Was? Methan irgendwie? Nein. Nein, nein, nein. Okay. Und dann musst du Kabel miteinander verbinden. Und das ist eben so eine Sache immer, wo ich sage, ja, das ist eine schöne Idee. Aber erstens, die Kabel brechen. Das war da auch schon der Fall. Ja. Eins war schon ab. Dann waren zu viele. Und also hatte ich mich dann lange im Himmel unterhalten. Er sagt aber auch, er will das verkleinern. Also das ist nicht ganz so vieles. Weil ich sage, das ist ja ganz witzig. Nur jetzt sitzt da mal bei Regen oder im Winter. Dann ist das schon bedingt witzig. Im Winter gehe ich nicht cachen. Da logge ich von zu Hause fort. Ne, da logge ich ja für dich mit. Aber ansonsten. Nee, also, machst du eben nicht. Ich habe dir extra einen Stempel mitgegeben. Ja, was muss ich sehen? Ich stehe nicht drin. Ich vergesse das immer. Frag mal Team Spikeman. Die sind dabei beim Wandern und ich vergesse die mit einzutragen. Die fragen mich bei jedem einzelnen Cash, ob ich sie auch angetragen habe und sie haben Recht, das zu tun. Mann, das ist das Schlimmste. Alter. Lass uns erstmal zu unserer Themenliste noch zurückkommen. Genau. Events. Lass mal, wir sind bei der Bundespolizei durch, dann kommen wir ja zu deinem Giga. Ja, zu beidem ist gut. Das wird mir auch immer, ich weiß auch manchmal nicht, wie ich das, wenn wir schon Boulevard machen. Natürlich überziehen wir und überzeichnen wir auch mal ein bisschen. Und dieses Giga habe ich halt so ein bisschen gefressen, weil irgendwie da kommen immer Nachrichten und ich kriege immer so ein bisschen Zuckungen. Letzt kriegte ich eine Mail, guck mal jetzt auf die Giga-Seite. Und ich gucke da so drauf, fand das jetzt auch nicht ganz so schlimm, aber steht mehr oder weniger drin, wir sind diese Woche in Urlaub und danach könnt ihr euch wieder melden. Da frage ich mich, heißt das ernsthaft, das macht nur eine Person, dieses gesamte Giga? Und wenn der mal eine Woche in Urlaub fährt, dann ist da keiner zu erreichen. Also das stört mich nicht. Ich war nur echt überrascht. Aber das ist ja ein Punkt, den ich auch sowieso... Da wohnt doch nur einer in München. Den ich auch als Artikel schon mal geschrieben hatte. Ich frage mich echt langsam, ob man nicht so den einen oder anderen Owner, und damit meine ich jetzt gar nicht diesen, sondern ganz allgemein, auch echt anfangen muss zu schützen vor solchen Event. Also jetzt gar nicht dieses Giga, sondern überhaupt. Du meinst vor der Rache der Besucher? Nicht mal Rache der Besucher, nur wenn du da was falsch machst und das nicht als Verein angemeldet oder irgendwie einen richtigen groben Schnitzer drin, dann kann ich das finanziell ruinieren. Und das sind Amateure. Ob man nicht deswegen von Groundspeak-Seite langsam mal sagt, hört mal, ihr kriegt entweder einen von uns an die Seite oder ihr müsst uns belegen, dass ihr, so wie in Köln, dass Tönnies sowas schon gemacht hat. Aber das hilft doch auch nichts. Bei Groundspeak sind es doch auch Amateure. Ja, gibt es Amateure an die Seite? Stimmt auch. Ja, also es sollte, vielleicht gibt es auch so ein Regelwerk. Ich weiß es nicht. Müssten wir vielleicht mal Prinzip fragen. Ja nicht. Jeder also kann so ein Mega aufmachen. Nur das Project, da müssen sie wohl ein bisschen was machen. Aber also theoretisch solltest du dich vielleicht ein bisschen haftungsmäßig ab. Ja, die meisten machen ja einen Verein. Aber ob sie da alles richtig machen, wissen sie selber ja auch. Also ich finde das echt... Boah, ich finde das gewagt, dass das so, dass da wird denen ganz schön was aufgebürdet. Ja. Und dann kommen da 1000 Leute und die haben ja auch Erwartungen. Ich ja auch, wenn ich nach München fahre. Na klar, ich habe einen Flug gebucht, ich habe ein Hotel gebucht. Na klar, habe ich gewisse Erwartungen. Und ja, ob das Amateure sind oder nicht, so sorry. Aber wenn ihr das Projekt macht, erwarte ich, dass ihr euch zur Not Hilfe holt. Also da möchte ich dann nicht hinkommen und dann hören. Ist das jetzt ein Projekt, München? Ja, das ist das Projekt dieses Jahr. Ich glaube auch, dass die das hinbekommen, aber es war halt, die Kommunikation war manchmal etwas seltsam. Okay, sagen wir es mal so, wenn es wie beim Tippi-Tippi-Tapp wäre, da lief es alles irgendwie straight durch. Da kamen 5 Meldungen und die waren alle gut. Ja, ja, genau. Also das fand ich sehr perfekt. Okay, aber wir kommen mal zu deinem... ich habe das gelesen und dachte, das ist echt nicht wahr. Da haben tatsächlich welche gespendet. Also, der hat schon 2000 Euro zusammen. Ich mag das gar nicht. Ja, so viel mittlerweile? Das war, also der brauchte irgendwie. Ich mag das gar nicht sagen. Also es geht um das Giga und da möchte irgendeiner die original erste Geocaching-Dose, also diese eklige Bohnendose, also die wahrscheinlich sowieso kein Original mehr ist, die möchte er auf dem Giga. Mitbringen. Präsentieren. Mitbringen. Hinschicken lassen. Ja, hinschicken, genau. Er selber will jetzt nicht die abholen. Und dafür hat er tatsächlich so ein Kickstarter. Ach nee, sorry, hatte ich mich. Also jetzt hatte ich echt. Aber 200, ja. Halt mir nur zu viel. Es haben tatsächlich, also er hat gesagt, so nochmal vorne erfahren, er möchte zum Projekt München 2014 zum ersten Giga die original erste Dose, kann nie die erste Dose sein, die abgebildet ist hier nicht mal verrostet. Also das glaube ich sowieso schon mal nicht. Weiße Bohnen. Auf jeden Fall wollte er diese Dose mitbringen, die damals als erstes gefunden wurde. Und dafür suchte er jetzt Leute, die ihm das Projekt finanzieren. Und das macht man natürlich am besten mit Kickstarter. Genau, Kickstarter, ist das Kickstarter? Ja, www.kickstarter.com. Und er hat tatsächlich 15 Spender bisher, die $271 gespendet haben. Jetzt scroll mal runter, da steht nämlich drin, wie viel er braucht. 3.000 steht hier, 3.500. So, 3.500. Ich frage mich, ich habe mich auch gefragt, was man 3.500 Euro kostet, das eine Dose aus Amerika hierher zu schicken. Scrollst mal runter, vielleicht will er da mit. Vielleicht ist ja geil. Der schickt nicht nur die Dose dahin, sondern auch noch den Typen, wo sie steht, mit. Verstehst du? Ja, sowas muss das du ja fast sein. Lässt ja praktisch das sponsern. Ich habe das gar nicht alles da steht das über 2.000. Also $2.000 soll das kosten, der Transport von Arizona zum Giga-Event in München für eine Dose Bohnen? Alter, das muss eine Riesendose Bohnen sein. Wie soll die sein? 3 Meter hoch oder was? Da kostet rein $2.000. Guck mal, 800. $800 für Lodging, Meals, Display und Rewards Costs. Ich sag's doch, die Dose ist... Da fährt einer mit tatsächlich. 300 Euro für Car für Autotransport. 300 Euro für Autotransport? Was kriegt denn eine gepanzerte Limousine oder was? Ich kapiere das jetzt nicht ganz, warum da Kickstarter und Amazon-Gebühren stehen. Kauf dir die? Nee, dafür, dass du es einstellst, zahlst du eine Gebühr von irgendwas. Aber lebt ja auch warum denn bei Amazon? Hab ich einen Gedankenfehler? Guck mal, Tünnis bringt das gut auf den Punkt hier. Eine große Scheiße ist das. Die Originaldose Boden gibt es in den USA für 99 Cent in jedem Supermarkt. Weißt du, so würde ich das auch machen, ey. Oh Mann, also ernsthaft, es will einer für $3.500 und ich frage mich mal, bitte enteignet den doch und dann mündigt ihn dazu, ach nee, sein Geld ist das ja nicht mal. Nee. Obwohl manche übrigens, finden das halt toll. Kommt aus Arizona. Das ist doch die geilste Idee. Der lässt sich den Flug hierher. Jetzt verstehe genau, der geht zu Albertsons oder Walmart, holt sich eine Dose, genau, weiße Bohnen, packt die in sein Aquarium, fliegt zum Münchner Event. Ja, $3.600. Eigentlich geht es darum, dass er sich die Reise hierher bezahlen lässt. Und bringt eine Dose Bohnen mit. Ja, das ist ja mal cool. Ach du Scheiße, und kein Schwein interessiert's. Naja, $271 hat er schon. Und das schlimm genug, oder? Das ist ein Kickstarter-Projekt. Das Schlimmste ist, da hast du ja noch nicht mal was von. Das entspricht ja noch nicht mal den Regeln von so einem Kickstarter-Projekt. Kapier ich jetzt nicht? Naja, wenn ein Kickstarter ist eigentlich so gedacht, dass du was spendest. Doch, und dafür, der gibt was raus. Gehen wir mal rauf, da gibt's was. Ja, was kriegst du da? Du kannst die Dose mal anfassen und da kriegst du praktisch... Wieso geht das nicht auf jetzt? Und wenn du mehr als $100 sponserst, dann darfst du ihn mal anfassen. Das steht darunter. Oh Gott, dann darf ich ihn so, mal von da, siehst du? Wenn du mehr als 10 spendest, dann kriegst du, da kannst du ein Foto schießen irgendwie so. Ich will diese obwohl das Amerika, ne? Ja, scroll mal runter, was du kriegst, wenn du... Risk and Challenge. Hier, wenn du 1.000 und mehr spendest, dann kriegst du Collector Cards. Was ist das denn? Weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich Sammelkarten. Ich klicke das jetzt weg, das sind doch gestörte, sorry, also die haben anderen Humor als ich. Mach ja witzig sein, ich kann das, also das, da kann ich mein Geld auch echt mir also das Hintern ist, abwischen. Also. Das ist ja eins, ne, sowas einzustellen, aber wenn man da echt Geld für spendet, da hat man doch nicht alle Tannen. Nee, also Nadel an der Tanne, oder? Da geht echt was an mir vorbei, also dafür sein Geld wegzuwerfen, weiß ich nicht, dann haben sie zu viel. Jörg, wir sollten auch irgendwas einstellen. Bei Kickstarter. Ich habe auch noch. Ich hab noch du Idiot, bezahlst dir deinen Flug darunter. Hast du mal gesehen, was ich da an Ravioli-Dosen stehen habe? Dafür könnte ich ja den Rest meines Lebens. Komm, lass hier ein Foto machen. Ravioli-Dose. Oh Mann, ey. Mach das so. Jörg, 1.500 Euro. Ja. Dann bringst du die Ravioli-Dose mit Trackable-Code hinten dran. Wollte ich gerade sagen, das ist wichtig. TB-Stempel. Zum Giga. Ja. So, und dann bei Kickstarter hoch und fertig. Also ich... Nee. Manches muss ich auch einfach nicht verstehen. Ich Idiot zahle meine Reisen selber, ey. Das ist die. Also ich wage mal zu bezweifeln, dass diese Dose auf Giga auftauchen wird und ich glaube auch nicht, dass wir irgendwas verpasst haben. Das Einzige ist, man könnte natürlich ausnutzen, dass das Amerikaner sind. Das heißt, nimm die Dose, schneid den Finger auf und verklagt dann einfach der Groundspeak auf 70 Millionen Schadensersatz. Das ist da ja alles normal in Amerika. Also wenn ihr demnächst den Tracer auf eurem Event haben wollt, für 500 Euro komme ich und bring noch eine Papa-Türk-Flasche mit und hinten ist dann so ein Trackable-Code darauf. Und ein Foto von Jörg. Und wer mehr als 250 Euro spendet, oh fuck, ich bin nicht eingeloggt. Der kriegt noch Jörgs Socke. Ich bin nicht eingeloggt. Augenblick, ich muss mich mal einloggen. Ja, dein Passwort hast du auch vergessen, oder? Nee, das habe ich, aber ich muss hier mal mich einloggen. Hier ist jetzt dieser der ach du Scheiße. Das kriegst du, du kannst ja runterscrollen. Wo ist denn Sign-in da? Ich sehe da immer nichts, ey. Das ist immer mein Hauptproblem. Scheiße. Guck mal, du brauchst gar nicht eingeben. Du bist da schon, guck mal da, und Passwort ist auch schon drin. Ist aber ein kurzes Passwort. Remember me. Ja, das ist ja auch nur alt, das darfst du nicht vergessen. Ich bin ja 10 Jahre dabei. Und das habe ich tatsächlich nie geändert. Oh, ach ja, ist unavailable. Das ist aber jetzt nicht D-Buddy 01, oder? Nee, weil wir jetzt auch Zahlen dabei haben. Wir reden jetzt von GC53QCY. Also GC53QCY, was mir übrigens auffällt, ich muss nächstes Mal besser sortieren. Wir eiern schon wieder zwischen den Themen hin und her, das ist schon nicht mehr schön. Wir arbeiten gerade deinen Zettel ab. Ja, aber ich hätte die besser sortieren müssen. Aber das ist ja auch egal, da müssen die Leute kennen das bei uns eigentlich nicht anders. Von daher brauche ich da jetzt auch nicht zu sehr drauf eingehen. So, erstmal größer machen hier, damit wir was lesen können. So, da hat einer also einen Cash gelegt und dann haben den 60 Leute gefunden. Und dann kam er auf die... Ich finde die Idee, es wird immer absurder, aber naja, Gott, ich weiß auch gar nicht, ich würde mich jetzt auch gar nicht so sehr dran stören, aber as we are moving away from Hamburg, we are no longer able to maintain this cache in its current location. We take it along to the USA and will set it up there. So for now, we will disable the listing and then request new coordinate once we are on the other side of the ocean. Wenn man beschissenes Englisch nicht verstanden hat, Rookie 68. Soll ich es übersetzen? Ja. Zieht von Hamburg in die USA, hat diesen Cache temporary disabled, also nicht verfügbar gesetzt, nimmt ihn mit, legt ihn dort neu aus, stellt neue Koordinaten ein und dann könnt ihr ihn in den USA locken. Und jetzt scroll mal bitte hoch. Ich muss mal sehen, was es für ein Mega-Cache ist. Es handelt sich um die Größe, immerhin small. Ja. 1,5-2 ist er immerhin. Und er liegt in Wedel in der Nähe von Hamburg. Lag und hat 0 Favoritenpunkte bei wie viel Logs? Also 3 Watcher, davon bin einer ich. Ja, bei 64 Logs, also 64 gefundenen. Es scheint wohl eine kleine... Echter Knaller zu sein. Mit Glück ist es eine Lock-and-Lock-Dose. Also 29.04.2014. Und der zieht jetzt nach Amerika, dieser Cash. Das heißt, er ändert dann auch irgendwie, da muss er ja den Owner an, die Reviewer anschreiben und die Koordinaten um 5000 Kilometer verlegen. Was ein geiler Typ. Vor allen Dingen fällt das jetzt knapp 2 Monate später ein, verstehst du? Ja. Ah, ich zieh zufällig an. Also, das ist schon ziemlich großartig. Es gibt immer so Leute, ja, was soll man da sagen? Eckgestört. Aber na gut, der hat auch nicht so viele Funde. Ich glaube, der ist einfach noch sehr frisch dabei. Aber es ist schon, ja. So, dann wollen wir mal gucken, was haben wir denn als nächstes Schönes hier? Party Fraction hat uns geschrieben. Hunde-Caching. Das fand ich schon drehsexy. Ich kann das leider nicht verlinken in dem Sinne, weil das ist eine eingescannte Zeitung und da könnte es rein rechtlich Probleme geben, befürchte ich. Wenn ich das Ding verlinke. So, ich ziehe das mal rüber, dass du das auch besser sehen kannst. Da gibt es also diese Zahl. Die Futterpost. Tierisch gute News. Alleine der Name. Schon das ist doch was geil. Für JR. Das ist da auch immer mit, wie heißt der Hund jetzt? Weiß ich nicht. Cashen? Ja, aber das ist auch mal unterwegs. Also die Futterpost von Ausgabe 3, Juli 2014. Also die Zeitung heißt wirklich so. Und dort gibt es einen hübschen Bericht über Dog-Caching auf Schatzsuche bei der Gassi-Runde. Die Zeitung kommt vom Futterhaus. Und dann kommt hier ein Artikel, Schatzsuche mit Vierbeiner. Langeweile beim Spaziergang mit dem Vierbeiner. Dog-Caching bringt frischen Schwung in die Gassi-Runde und fordert die Hundenase. Ja, dann ist da beschrieben, wie das eben mit Schnuffeln und so geht. Also, Das ist total geil, weil das diesen Artikel kannst du 1:1 übertragen in Kindercaching, ja, Pferdecaching und was gibt's noch? Egal, eigentlich fast, kannst du zur Not Karnickel-Caching mal. Also vor allem gibt es dann ja auch dem Schatz auf der Spur tatsächlich so eine richtige Urkunde scheinbar noch hier. Ne? Gibt es natürlich auch einen Workshop. Also man kann auch durchaus Geld dafür ausgeben, dass man mal lernt. Dog-Caching-Workshop, wie geil. Liegt dann eigentlich irgendwie Hundefutter in der Dose? Warte mal. Ja, Futter wird drin, also Geruchsstoffe. Du wirst lachen, wir haben hier so ein Ding in Harburg. Den gibt's bestimmt schon 1,5-2 Jahre. Ich weiß auch nicht mehr, wie der heißt, aber der ist neben der Hundeschule. Den kannst du auch normal machen. Der ist aber mit Duftstoffen versehen, dass auch Hunde den finden können. Also die Idee fand ich damals gar nicht so abwegig, wenn man das auch für normale Kescher findbar macht. Was ich ganz cool finde, wir hatten ja auch dieses Wie scheißt man im Wald? Daneben ist auch gleich die Werbung für DocToy. Daneben die Werbung, Schluss mit dem Plastikmüll. Hier ist die Lösung. DocToy. Bags for X. Der praktische, neue, umweltbewusste Hundekotbeutel. Oh Mann, ey, es gibt so Sachen, da wird auch wirklich scheiße Geld machen, findet da ein ganz neues. Haben die da, zieh mal hoch, die haben da ein Stück Scheiße abgebildet auf dieser Werbung. Hoch? Höher? Nee, hoch. Was? Runter. Ach so, ja. Ne? Guck mal da. Tatsächlich, 3 Beutel Hundescheiße haben sie als Werbe abgebildet. Schade, dass ich die Bilder jetzt nicht dazu packen kann. Also holt euch mal dringend die, wie hieß die Scheiße? Ja, Hunde. Futterpost. Die Futterpost aus dem Futterhaus. Futterhaus. Lohnt sich wirklich die Juni-Ausgabe? Müsst ihr explizit nachfragen. Und da könnt ihr was über Hundecaching lesen. Wer jetzt das nicht so mit Hunden hat und da nicht Hunden hingehen möchte, dem hat Prati Freck schon gleich noch was drunter gehängt. Das finde ich also noch absurder. Da gibt es in der Juni-Ausgabe der Diabetes-Ratgeber, das ist von der Apotheke tatsächlich eine Zeitung. Oh Gott, die Apotheken. Gibt es Insulin, krankhaft dick, einfach lecker. Ja gut, das passt auch alles, aber genau, da kommen wir suchen Geocaching, gibt's da. Gesund leben. Und da gibt's dann hier, guck mal, das sind sogar noch jüngere. Guck mal, das ist auch wieder ein Hund. Das ist auch ein Hund, bei dem hält er die Hand. Jo. Also der hält dem Hund die Hand und nicht der Frau. Ja, das finde ich auch komisch. Mhm. Und da wird dann auch nochmal beschrieben, wie man cached, was man da drin, was ist, liegt da ein Dildo drin? Mhm. Siehst du das da? Ja. Das sieht sehr seltsam aus. Nee, das ist, nochmal hoch, sieht aus wie ein Analplug. Ein typischer Schatz mit Lockbuch. Naja, ein typischer Schatz. Also da kann man dann auch nochmal lernen, wie man Geocaching macht. Die Verstecke sind gut getan. In der Baumrinde. Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Da haben sie gleich den richtigen ausgesucht. Gibt's also auf jeden Fall, wieso da Geocaching? Achso, die Geocaching-App. Gibt's auf jeden Fall in der Juni-Ausgabe der Apotheker. Also könnt ihr in jeder Apotheke holen. Mich würde mal interessieren, ob solche Berichte eigentlich von Geocaching oder von Groundspeak gesponsert sind. Nö. Weil die verweisen ja immer auf die App. Ja, aber es gibt ja keinen, das restliche Totenpferde sind ja auch da, ja. Oh Mann. Ich weiß, die leben, aber bei mir leben sie nicht. Alter, lass uns Pilates machen, ist einfacher irgendwie. Ja, aber diesen Diabetes-Ratgeber finde ich also schon ziemlich, Rentner-Bravo. Das ist auch eine gute Bezeichnung dafür, das stimmt. Oh, guck mal, hier gibt's sogar zum Anschauen Futterpost. Oh cool, wir verlinken, ne? Ich sehe gerade, hier gibt's Interceptor ist auch irgendwie, das ist ein Bot. Das ist ein Google-Bot, der gleich das erzeugt, was man sucht, so. Sag doch, der sitzt in der NSA-Zentrale und sagt, ich hab sie gleich, die Jungs. Ja, das, also der, manchmal macht er mir ein bisschen Angst, so. Ja, gut, was haben wir noch? Ach, Party Fraction hat uns noch was geschickt. Das fand ich echt eine geile Idee. Ich muss gestehen, ich war kurz davor, mir das zu bestellen. Und zwar Geocaching-Zubehör. Ja. Nee, das, so darfst du es nicht sagen. Du musst erstmal den Shop sagen. Du wirst lachen, der steht da unter Geocaching-Zubehör. Ja, aber der Shop ist doch geil. Wishmob-shop. www.wishmob-shop.de. Und da sucht er nach Geocaching-Greifer für Teleskopstangen. Da gibt es dann so einen Greifer. Ich weiß gar nicht so ganz genau, wie der funktionieren soll. Den kannst du auf die Teleskopstange aufbringen. Für 29, Moment, der Greifer kostet erstmal 29,95. Zuzüglich Versandkosten. Ja, die fallen bestimmt weg, wenn man das andere Teil dazu kauft. Weil es gibt natürlich auch eine Stange dazu. Ich frage mich gerade, also ist das schon ziemlich cool. Warte mal, welche sind die Stange? Ich muss hier mal auf 3 Geräten gleichzeitig, ist auch schwierig. Habe ich den hier gar nicht? Ach doch, da, 4, also lange Teleskopstange. Moment mal, das Alu-Gelenk im Bild muss noch dazu. Was? Siehst du? Das Gelenk hier, ne? Das gibt's noch mal extra. Also es ist nur der Greifer. Also es gibt praktisch, das ist dann so ein Gelenk, da ist vorne ein Greifer dran, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Roboterarm für Arme. Genau, dann ziehst du dann Seil. Den Seilzug darunter, dann geht er zu. Ja, aber da kriegst du ja keine Dose im Baum ausgehängt. Das ist das Problem. Ach so. Also du würdest sie damit fassen können, aber die ist ja auch irgendwie da oben befestigt. Und ja, ob dann du ziehst das du so lange, bis sie abfällt, dann lockst du und fertig. Und sagst, oh, ist mir aus Versehen, habe ich die wieder oben. Nee, würde ich gar nicht sagen. Dose lag schon unten. Ich hab aber überleg mal, warte mal, die sind oben, wie sind die meistens befestigt? Kabelbinder. Und die kriegst du da so gar nicht raus. Also ob das so richtig was hilft, da wird wieder... Vor allem kriegst du nicht raus mit einer 16 Meter Teleskopstange. Genau, dazu kauft man dann die 16 Meter Teleskopstange. Man muss sich jetzt mal vorstellen, auch wenn die Aluminium oder sonst was ist, eine 16 Meter Stange zu halten, mit dem Gelenk oben dran und dann zuzugreifen. Also so viel mal zur Theorie und Praxis. Hast du gesehen, wie das Ding genau heißt? Entweder bin ich heute total... Welches Mal ist jetzt? Da steht vierteilige Profi-Teleskopstange, 16 Meter, jetzt kommt's. Mit Gleitstein. Mit Gleitstein. Das ist, glaube ich, das hier. Das ist zum Fensterputzen ja eigentlich gedacht. Ach so. Also weiß ich nicht, aber vermute ich. Und die kostet nur 170 Euro. Nicht, dass man sich da mal draufsetzt, ey. 16 Meter. Also man ist mal eben mit 200 Euro hat man dann was, womit man den Cash dann aber eigentlich gar nicht runterbekommt. Das ist echt Betrug schon fast. Du kriegst aber nicht eine einzige Dose damit zu fassen. Ja, ich frage mich auch, das rentiert sich doch nie. Ja, rentieren beim Cashen von rentieren zu sprechen ist sowieso immer ein schwieriges Thema. Also ich kenne ganz viele, die haben so eine Armverlängerung dabei. Ja, aber die habe ich noch nie benutzt, die habe ich irgendwann weggeschmissen. Ja. Aber mit einer 16 Meter Teleskopstange und diesem Gelenkgreifer in den Wald zu gehen. Mit dem Greifer kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Hast du mal gesehen, das geht sowieso nicht. Hast du mal gesehen, wie einer mit einer 16 Meter Teleskopstange so Fenster putzt? Ja, das sag ich ja. Wie willst du die gerade halten? Die wackelt dir doch hin und her. Ja, die geht, aber die funktioniert nur auf Druck und Gegendruck. Wenn sie Auflage hat, ja. Aber am Baum, wie ich wüsste nicht, am Baum glaube ich nicht, dass das hier ernsthaft nutzbar ist. Aber du hast eine coole Ausrede, wenn einer kommt, ich trainiere für Stabspringen. Obwohl, 2-3 Meter hohe Cache, also kommst auch so ran, aber so, sagen wir 5-6 Meter, aber du kriegst sie nicht lose, weil die sind meistens mit Kabelbinder oder ähnlichem befestigt. Wie willst du die da rausnehmen? Das ist das also Problem. Ein Baumcache, der oben ist, ist mit einem Kabelbinder voll. Ja. Und was irgendwo auf dem Schild liegt und so weiter, das liegt so weit drauf, dass das Gelenk auch nicht reicht. Ja, das würde ja auch wegwehen, wenn es so lose wäre. Also du siehst ja im Regelfall das Ding nicht. Ich glaube nicht, dass das ernsthaft funktioniert, aber wir wollen es mal mit aufnehmen. Oh, guck mal, da ist auch schon wieder der Link. Wir verlinken das mal. Also wer sich das mal angucken will, wird tatsächlich als Geocaching-Zubehör verkauft im Wischmob-Shop. Das alleine, finde ich schon, hat so seinen ganz eigenen Humor. Weißt du, das Schlimme ist einfach, wir verlinken das jetzt, dann hat er wieder Zugriffe drauf, dann denkt er, das funktioniert. Das verkauft sich. Also Party Fraction, da sage ich nochmal danke, das waren echt geile Links. So, das mit der Bahn hatten wir ja, die da bremsen musste. Kann ich mal was reinfügen? Ich war ja klar. Ich habe ja einen Bericht gemacht über so, was man auf Lost Places machen sollte oder auch nicht. Ja, ja, der hat auch richtig Zugriffe gekriegt. Weil ich natürlich mit einem meiner Dein-Mutter-Tour wieder unterwegs war und mich das einfach so genervt hat, dass du da über Batterien, ja, über ich weiß, Flaschen, über Kotze und so weiter reden muss. Also war auf jeden Fall eine schöne Tour. Und dann passt das ganz gut raus. Ich lese mal eben vor. Das war die Polizei in Bayern. Gestern Abend beobachtete die Zivilstreife zwei verdächtige Personen auf dem umzäunten Gelände der alten Weberei. Ach, die Waffe, ja. Ja, wie diese mit Waffen hantierten. Als das Duo aus sicherer Entfernung angesprochen wurde, flüchtete es auf das Dach. Mit Unterstützung von mehreren uniformten Streifenwagen wurde das Gelände umstellt, worauf sich die zwei 16 und 18 Jahre alt als Geocacher zu erkennen gaben. Bewaffnet. Ist das nicht geil? Ich glaube, Paintball hatten die mit, ne? Reden hier von Gotcha-Waffen, das ist ja Paintball. Ja, der Paintball-Waffen, ja. Weil das ist ja auch irgendwie in Deutschland nicht ganz so erlaubt. Haben natürlich eine Hausfriedensbruch-Anzeige drin, aber ist das nicht cool? Du gehst in so ein. Geht um FTF, Junge, meine. Nee, du gehst, ja klar, ballerst den weg. Du gehst in so ein Haus, willst eigentlich nur Kupfer klauen. Ja, und dann sagst du, ja, ich mach Geocachen. Ja, dann kriegst du noch Hausfriedensbruch. Ja, ich glaube, das läuft doch tatsächlich mittlerweile so. Die beiden wollten doch, also ich kenne keine Geocacher, die mit Waffen losgehen. Also das sind Paintballer gewesen, die das nicht bei Paintball lassen wollten. Ich würde das jetzt nicht ausschließen. Ich habe Geocacher in Flipflops gesehen. Auf dem Lost Place. Ja, stimmt, bye-bye. Es gab, wie heißen die von Joffrey immer, die Events da? Mit den Taschenlampen? Taschenlampen-Event. Ja, genau, Taschenlampen. Heißen die auch Taschenlampen-Event? Ja, ja, denke schon, ja. Da lief tatsächlich, da hatte mal einer so eine Machete auf dem Rücken. Den haben aber auch alle seltsam angeguckt. Nee, ernsthaft, riesen Machete auf dem Rücken. Zwei Stück, so Jugendliche. Voll in Flecktarn und Machete. Vorne, die vorne ist sogar dran. Die waren von den Hells Angels, die ja, haben nee, sich in so, der Tür gehört. Nee, so Rambo für Arme, ehrlich. Also die lief die ganze Zeit auf dem Event rum. Also sowas, sowas Merkwürdiges. Du, das gibt's auf Facebook auch. Da gibt's auch so eine Gruppe, die haben richtige Militärränke. Und dann wird das richtig schon mit Schminke im Gesicht. Und dann wird der Mikro an der Leitplanke gehoben. Mein Gott, nicht viel erreicht drüber nachdenken. Es gibt auch Dinge, da will ich einfach gar nicht drüber nachdenken. Wir haben aber auch mal wieder was Lustiges. Heute sind wir auch, finde ich, nicht so gehässig. Das geht eigentlich. Nein. Wir haben da was sehr Schönes auf YouTube. Also, wenn man nicht weiß, wie man casht, ne? Da gibt es jetzt so ein halbstündiges Video. Dann fragt man entweder Zakir oder geht auf YouTube. Mach nicht immer den Zakir so nieder. Mach ich nicht, ich mach Werbung. Als ich mich das letzte Mal über die Lustige gemacht habe, haben alle mir gleich gesagt, Mann, kannst du auch nicht immer so böse sein. So, drück mal Enter. Ich? Ja, du hast auch eine Tastatur. Ich habe gerade zwei weiße Mäuse. Wir müssen dazu sagen, wir haben zwei Tastaturen, deswegen können wir abwechseln gehen. Da. Du hast da keinen Lautsprecher. Ich habe leider den Ton nicht an. Ja, wenn du den Ton nicht an hast, dann ist natürlich scheiße. Also wir haben hier so ein YouTube-Video. Nee, ich muss mal gucken, wie das heißt. Das heißt Schatzsuche. Mit Herzchen. Genau, müsst ihr einfach mal suchen nach Schatzsuche. Dann ist da so eine ein Hauch overstyled Mädel. Also sowas ist mir auf dem Event noch nicht untergekommen. Und die erzählt 20 Minuten lang, was Geocaching ist. Und ja, zwar so richtig... Also der Vivian, nach 2 Minuten, 24. Nach 2 Minuten kriegst du Kopfschmerzen. Weil die so einen Scheiß erzählt. Ihr Freund und sie haben es nicht so mit dem logischen Denken. Ich glaube, so formulierte sie das irgendwo mittendrin. Gib mal bitte auf den... Echt? Sagt sie das selber? Ja, ja. Mit dem logischen Denken. Nicht mit dem Denken, sondern mit dem logischen Denken. Haben und deswegen sie macht sie Geocachen. Ja, und das erzählt die jetzt hier. Also wogemerkt, ich spule mal vor. Also du siehst, da ändert sich nichts. Es ist nicht zieht so, dass sie rausgehen würden. Zieht die sich jetzt noch aus? Nee. Sie sitzt da 20 Minuten lang erzählt, was Geocaching ist. Großartig. Also das ist Karikatur live. Also sowas läuft abends als Sportclip im Fernsehen. Nur irgendwann fangen die sich dann mal an auszuziehen. Ja, nee, also ich weiß bei ihr auch nicht, ob das wirklich gut wäre. Keine Ahnung, wer die dazu gebracht hat, was über Geocaching zu sagen, hat bis jetzt 298 Aufrufe. Also so viele Aufrufe hat sie wohl nicht. Und kommt heute wahrscheinlich über 300. The Vivian. Geh mal auf The Vivian, was die sonst noch so macht. Ach, allen möglichen Scheiß, habe ich schon geguckt. Und zwar immer sitzt sie vor der Kamera und labert. Veganer Hund und kleiner Flock. Nee, was ist da? Von hinten. Ach nee. Veganer Hund? Nee, vegane Haut. Ja. Veganer Haut und kleiner Flock. Ja, weiß ich auch nicht. Sie heißt auf jeden Fall, wer das mal sich angucken möchte, The Vivian 24. Also V-I-V-I-E-N 24. Und davor The. Kann man mal reingucken, wer echt, am besten trinkt man vorher einen Schnaps. Kann man auch sein lassen. Setzt sich davor und guckt sich den Scheiß mal an. Da ist schon, also da kann man, doch, ich finde schon, es hat was Amüsantes. Übrigens, wo wir gerade beide so unauffällig essen im Hintergrund, muss ich mal dazu erwähnen, dass wir nochmal vielen Dank für die weißen Mäuse von Miss Marple und Mr. Stinger sagen. Das ist im Moment das Einzige, was wir da haben zu essen. Das haben wir auch im Hörertreffen geschickt. Das war ein geiles Hörertreffen. Wir mussten nichts machen. Tanja hatte die ganze Vorbereitungsarbeit. Haben gesoffen, haben gefressen. Ja, hat uns noch die Torte bezahlt. Mhm. Dann haben wir von denen noch die weißen Mäuse geschenkt bekommen. Also ich finde, wir sollten öfter solche Hörertreffen machen. Das ist so ein bisschen Mobbing, wenn hier drauf steht 150 Stück und jetzt liegen noch 5 drin. Ja. Das haben die beiden vorher bestimmt alles gegessen. So. Ja. Ernst weiter geht's. Komm, wir müssen hier Themen. Jetzt hätte ich fast meinen, wir haben Themen. Ja, haben wir immer. So, was haben wir jetzt als nächstes? Das hatten wir in YouTube. Ach so, dann vielleicht nochmal. Siehst ja auch immer auf Facebook. Bist du da eigentlich noch aktiv? Ja. Ich sag mal so, alle 3 Wochen kommt dann die Frage, könnt ihr einen guten Lost Place in Hamburg? Ja. Könnt ihr einen guten Lost Place in Kiel? Streiche mal Lost Place. Da kommt die Frage sowieso schon mal, kennt ihr Cache, was muss man da unbedingt machen? Ja, das kannst du natürlich, das ist ja noch das eine. Aber kennt ihr einen guten Lost Place? Ja, wenn ich darauf antworte, ist der doch schon verbrannt. Ich meine, das ist doch nur ein D2, sowas zu finden, oder? So ein bisschen damit auseinandersetzen. Nee, die Fragen allgemein, deswegen mache ich Facebook auch wirklich tatsächlich wenig. Das sind alles Fragen, wo die Leute einfach zu faul sind, mal 5 Minuten selber sich zu informieren. Aber das sind echt so, das sind wahrscheinlich solche Leute, wie wir waren da, da gab es einen Kalender. Mhm. Da konnte man Termine buchen. Also ja. Der hat nur 2 Teams am Tag zugelassen. Mhm. Wir waren das erste Team. Das Team nach uns startete 3 Stunden später oder 2 Stunden später. Sind gerade dabei. Denke, was ist das denn? Laufen da Leute vom Strandausflug rum? Halbe Stunde später haben sich irgendwelche, fingen dann an, weil wir kannten das Team, ja. Das später kam, weil die mit uns im Hotel waren, haben sich irgendwelche Leute, ja, wir machen hier nur mal so, wir waren schon mal da, wir zeigen das alles. Nur ist natürlich auch cool. Ja, klar, dann nervt das natürlich. Und das sind wahrscheinlich solche Leute, kennt ihr gute Losböse. Ja. Und hat einer gesagt, ja, da hinten ist was, oh, geh ich mal hin. Also ich mag diese Kalendergeschichten sonst auch nicht so gerne, aber mittlerweile, wir waren letztes auch wieder hier, wir wollten hier in wie heißt das da, um Buchholz die Ecke, Nachtcash machen. Ja, waren auch schon 8 Leute vor uns da. War jetzt auch nicht schlimm, mein Gott, die waren vor uns da und damit sind sie vor uns dran. Und das war so ein Nachtcash, wo du dich von 2 Seiten aufeinander zubewegst. Und da haben wir kurz überlegt und haben gesagt, nee, lass mal, dann läufst du immer hintereinander her, weißt du, dann hast du Angst, du läufst auf, die vor dir sind, haben Angst, die anderen laufen dir in den Nacken. Das, finde ich, ist dann für beide Gruppen nicht schön. Wir haben es dann einfach gelassen. Also wir haben dann auf die anderen gewartet, die mit uns das machen wollten, haben gesagt, pass mal auf, verschieben wir da hinten. Ja, das ist ja das eine, ne? Also, dass man vor Überlaufen schützt. Aber der Owner hat sich ja dabei was gedacht. Der möchte halt nicht 300 Leute auf diesem Platz rumlaufen, dann fällt es vielleicht auch auf. Ja, und absolut. Das Schönste war ja, was ja der Mauer gerade noch schreibt, wohin her da auch, waren auch Kinder dabei. Oh. In kurzen Hosen. Und da ging's, da musstest du egal, an der einen Stelle, ich meine, ich war da ja nicht drauf, ich habe mir das nur erzählen lassen, in den 4. Stock gehen und das Geländer war nicht da. Ist natürlich toll, wenn so ein Kind da mal runterfällt. Manchmal muss man in Anführungszeichen schon hoffen, dass es langsam passiert, damit die begreifen es alle nicht vorher. Das, also so schlimm es ist, aber ohne Strafe wirklich, weiß ich nicht, kriegst du in Deutschland nichts mehr. Also es ist, na, aber was passiert denn, wenn es jetzt passiert? Wenn es da jetzt passiert wäre, hätten wir erste Hilfe geleistet, hätten die nächsten laufen hätten die Kinder trotzdem. Nee, hätten den Sani geholt, hätten uns dann erklären müssen. Ja, klar, hast du auch recht. Ja. Gut. Ja, Lost Places, wie gesagt, haben für mich auch langsam gar nichts mehr da groß zu suchen. Das ist halt. Na, ich bin dafür, so eine Verhaltensfibel rauszugeben. Vielleicht nehme ich auch mal Kontakt auf mit diesem einen von da. Es gibt ja auch so andere Leute, so Fotografen, die das. Ja, besorgen. Aber vergiss doch, schmeiß die Fibel, kannst doch gleich in den Ofen schmeißen. Die gibt's dann zum Shirt und zum Trackable gleich dazu. Ja, das nützt ja aber nichts. Also entweder können die da nicht lesen oder die sind sowieso zu blöd. Also es ist einfach so. Das sind ja Sachen, da muss ja der gesunde Menschenverstand normalerweise reichen. Tut er aber nicht. Und da wird eine Fibel auch nicht weiterhelfen. Das lesen wieder nur die lesen können. Und die haben damit schon bewiesen, dass sie mehr IQ haben als andere, weil die würden ihre Kinder gar nicht erst in sowas mit reinnehmen. Verstehst du, wie ich das meine? Also da wird die Fibel nichts bringen. Ich verstehe schon, worauf du hinaus willst. Du meinst, ob die überhaupt zur Schule gegangen sind oder nur dran vorbei? Ja. So, kurz zusammengefasst. Ja, derart. Also ich, ja. Ah, egal. Ja, genau, wir wollten ja, ne? So. Was haben wir noch? Hast du eigentlich auch schon mal Tollkühn-Caches gemacht? Ich habe jetzt mal noch mal einen gemacht, weil ich kenne immer diese Vergleiche immer alle mit Müstvieh, den Tollkühn. Da habe ich gedacht, oh, gut, musst du ja auch mal angucken. Und habe jetzt auch mal einen in Hamburg noch mal wieder gemacht. Dann ruf deinen Owner mal auf. Den Tollkühn? Dann kann ich dir das sagen. Weil welche Caches? Ich glaube nicht. Oh, das ist gar nicht so einfach. In Hamburg hat er die hauptsächlich. Und der legt die wo? Im östlichen Hamburg, ne? Ist das östlich? Nö, Volksparkstadion, ein Parkplatz hat er auch rein. Nein, hab ich noch nicht gemacht. Weißt du aber, wie er ist. Ach, brauche ich zu sehr darauf eingehen. Das hatte ich mal kurz überlegt. Machen wir nochmal irgendwann eine Sonderfolge. Da ist sie, die weißen Mäuse schmecken fantastisch. Kommst du gerade rechtzeitig. Kommt gerade rechtzeitig. Machen wir irgendwann nochmal so einen kleinen Vergleich, Tollkühn, Mistvieh, wenn du auch welche davon gemacht hast. Ich fand das mal ganz spannend, weil sie den immer oft vergleichen, die beiden, und ich finde die so, nachdem ich jetzt einige mal gemacht habe, so gar nicht vergleichbar irgendwie. Aber egal. Kann man die überhaupt miteinander vergleichen? Ich meine, Mistvieh, nehmt es mir nicht böse, Gerald, der alte Mann des Hamburger Geocachings, hat tolle Dosen gelegt. Aber du kannst dich einfach nicht mit ihm vergleichen. Und ich finde, jeder sollte seinen eigenen Stil nehmen. Nicht Tolkien 79, ich glaube Tolkien 78, oder? Kann auch Tolkien 79 ist sein. Jetzt der ist ein das, Jahr älter, wir haben 2014. Ja, ich fand die gar nicht, ich fand die nicht so vergleichbar, weil bei Gerald ist viel mehr Hand, also viel mehr handwerkliche Arbeit, glaube ich, drin. Und bei Tolkien ist einfach in meinen Augen viel Material bewegt. Auch eine gute Idee hinter, aber letztendlich nicht so. Ach, machen, wenn du mal welche gemacht hast. Das ist auch nichts, was man so alleine. Ich muss nochmal kurz auf Bullenherde eingehen und mich hier angeben. Ich finde, Helden und Mistvieh lässt sich auch nicht vergleichen, weil Mistvieh so Urban Style legt und die Helden natürlich im Wald. Ne? Also. Jetzt gelandet. Auch immer. Nicht. Wo bist du denn jetzt? Ja. Jetzt bist du auf nacktaufdemküchentisch.de. Nee, wo ist denn der Idiot hier? Da war tatsächlich einer auf Facebook, aber die Verlinkung hat aber nicht so gut geklappt. Muss ich mal gucken, ob ich den noch finde jetzt schnell. In der Gruppe hier zumindest muss der gewesen sein. Da wird tatsächlich, der hat sozusagen Mystery-Koordinaten gekauft, der Typ. Ja, das gab's mal. Das fand ich den absoluten Hammer. Also verkauft oder gekauft? Gekauft sozusagen. Also er kommt wohl, glaube ich, aus Amerika oder was, hier rüber zum Giga. Da, ja, da. Genau. Entschuldigung, ich lese das mal vor. Gary U2. Ich weiß auch jetzt gar nicht, wo der herkommt, so auf den ersten Schlag. Steht das da direkt bei? U2. Egal. Gary, Scottish. Gary U2. Scotland. Genau, der hat geschrieben, Entschuldigung, aber ich spreche nicht Deutsch. Das ist auch schon ein guter Anfang. Entschuldigung, ich spreche nicht Deutsch. Ich bin für das Giga in München, aber die meisten Caches zu sein scheinen Puzzle-Caches. Wenn jemand im Finale für dieses Puzzle-Caches, dann bitte PM mich. Das war offensichtlich Google Translator. Es gibt einen speziellen Pass-Tag für diejenigen, die Ihnen dabei helfen können, wenn ich Sie besuche. Dank. Hä? Das heißt, er möchte gerne hier beim Giga in München die ganzen Mysteries abräumen. Dafür möchte er gerne die Koordinaten haben und gibt dafür einen Pass-Tag. Und da hat sich, das wäre das Schlimmste, da hat sich noch nicht mal einer drüber aufgeregt, außer ich. Ja. Ich pöbel ja mal ein bisschen rum. Aber kam auch nicht viele Antworten, aber also ich fand das echt den Hammer. Oder nicht? Das ist doch im Prinzip, ist das Mysterielösung kaufen. Für so einen beknackten Passtag. Entschuldigung, beknackt für mich. Das heißt wieder nicht, dass er nicht für andere ganz wertvoll ist. Ich muss mir noch so ein Disclaimer, den ich so einspiele, automatisch bauen. Ist meine, das jetzt ein Travel-Bug oder was ist das? Ach nee, das ist nee, doch Passtag dieses... Passtag ist doch diese... Diese Münze... Ich sag da jetzt nichts zu. Den kann nur verlieren, egal was ich sag. Das ist diese nicht trackbare Münze, ne? Dieser Einkaufswagen-Chip. Ja, ich komm, glaub, lass es uns glaub, so sagen. Glaub, also irgendwas anderes jedenfalls, außer nicht die Coin. Ich muss mich mit dem befreunden, weil wenn er sie dann hat, nutzt es mir zwar auch nichts, aber ich hab sie dann. Ja. Ja, das ist halt die Frage, ne? Also klar, moralisch ist das scheiße. Toll, also, toll nicht, ist noch nicht mal, dass er das macht. Das kann ich ja so alles noch annähernd nachvollziehen. Was ich überhaupt nicht verstehe, dass er das auf Facebook öffentlich in so einer Gruppe nachfragt, in der Geocaching-Gruppe, und nicht einer sich darüber aufregt. Da war ich echt baff. Also da merke ich, dass ich, glaube ich, mit meinen Moralvorstellungen alt werde. Das schien überhaupt keinen zu belasten da. Ja, das ist ganz normal. Es gibt ja auch Gruppen, wo das für, einfach weitergegeben wird. Ja, aber die was Frage wurde auf der... Oh, Moment, aber du meinst diese Spoiler-Gruppe, aber was wurde denn da bitte schön drauf rumgeprügelt? Boah, da wurden sie ja echt bepöbelt, nur weil sie in dieser Gruppe sind. Da wird ja mal, im gleichen Fall, wenn denn von Betrug gesprochen wird, wo ich mich mal wegschmeißen könnte, weil ja, ja. Wer wird denn bitte schön betrogen? Also ein Schaden entsteht dort niemandem. Ja, aber weiß ich, also natürlich, ich weiß ich nicht, vielleicht, ich bin da jetzt mittlerweile auch so abgebrüht. Übrigens, Mr. Stringer ist auch drin, habe ich vor uns gar nicht gesehen. Auch nochmal danke für die weißen Mäuse. Ist es mittlerweile normal? Das ist wahrscheinlich der Einzige, der das jetzt auf Facebook mal postet. Wahrscheinlich ist es auch noch ein Gag-Post, um dann zu sehen, wer gibt die Final-Koordinaten raus. Ich glaube nicht mal, das klang schon, der kam ja tatsächlich aus Schottland oder was. Leute mit Eiern in der Hose können da runterfahren und die Ratehaken halt einfach liegen lassen. So ich fahre da hin und cache überhaupt nicht, ich fahre da hin zum Eventen. Ich möchte wirklich über dieses Event wabern und mich mit Leuten unterhalten. Dafür fahre ich auf Events. Dafür ist der Platz aber reichlich klein. Da würde ich mich aber langweilen. Ja, dann fahre ich mal in die Stadt und zum Essen oder so. Ja, und dann nehme ich den einen oder anderen Cash nebenbei mit. Nicht beim Giga, wenn da 5000 Mann stehen und nach hinten durchgereicht wird, ey, da wäre ich ja irre. Das war da in Ulm vor drei, vier Jahren, wo ich war ich da mal, da war das schon so. An jedem Cash waren schon wirklich, waberten schon Massen rum. Boah. Nee, kann ich gar nicht. Aber das muss ja sowieso jeder halten, also Gottes Willen, das will ich ja keinem verbieten. Naja, ich meine, vielleicht sind es auch Lab-Caches wieder. Sind da eigentlich Lab-Caches geplant? Weiß ich gar nicht, aber die Lab-Caches in Geldern fand ich gar nicht mal schlecht als Lösung für so ein Event. Also die kannst du auch mit Hunderten machen, da musst du nur was ablesen. Ja, das zum einen. Und zum anderen haben sie dich natürlich auch an Plätze geführt, wo du jetzt nicht unbedingt hingegangen wärst. Stimmt, ne? Die waren gut. Nee, das war und so belasten die Umwelt nicht, da liegt ja nichts, sondern du paust einfach nur den Code rein, hast das Ding gelockt. Perfekt eigentlich. Da kommt die Frage, wo ist denn der Unterschied zwischen Mystery-Codes tauschen und kaufen? Für mich ist da gar kein Unterschied. Für mich ist der Unterschied, dass das öffentlich postet und sich keiner aufregt. Das ist das, was für mich neu ist. Mich hätte das noch nie gestört. Ich habe schon immer gesagt, wenn einer losgeht und kauft sich einen Industriekletterer ein, sagt ihm, pass auf, hier ein Hunderter für einen Tag und jetzt kommst du mit mir und du gehst jetzt auf den und den Baum hoch und holst mir die Dose runter, damit ich unterschreiben kann. Ja, dann hat er den Cash gelöst. Punkt. Na, da würde ich mal beim Baumarkt gehen und mir eine Kettensäge holen. Bist du schneller und günstiger? Nee, das ist ja unfair, da hast du den Cash beschädigt. Aber wenn du dir wirklich einen bezahlst dafür, dass der den Cash da oben runterholt, da finde ich das finde ich äußerst merkwürdig, dass ich das Hobby so eng sehe, dass ich Geld dafür ausgebe, um Cash zu machen. Das finde ich schon sehr absurd, also wenn ich ihn nicht mal selber mache. Aber da würde ich noch nicht mal drüber meckern, weil wieso? Er hat doch eine Lösung gefunden, wie er an diesen Cash kommt. Es steht doch nirgends geschrieben, dass ich selber in der Dose oben sein muss. Ich muss meine Unterschrift da reinkriegen. Also wenn ich den Baum fälle, beschädige ich ja nicht den Cash. Der Baum fällt zufälligerweise oben und der Cash liegt unten. Das ist ja das Thema. Aber ganz ehrlich, wenn du einen Powertrail abfährst mit, bestes Beispiel, der Powertrail in Dänemark. Wie viele deutsche Leute aus Deutschland haben diesen einmal um Dänemark rumrum gefahren? Wie? Da geben auch genügend Geld aus. Also das finde ich jetzt Geld für eine Mystery-Koordinaten aus. Nee, ich sag ja auch. Nicht abwegig. Ich sag ja, das kann ich auch nicht finden. Also das kann ich nicht mal verurteilen. Das finde ich komisch, würde ich auch nie machen. Aber da würde ich immer sagen, ja, wenn du das willst, mach das doch, ist kein Problem. Also das finde ich gar nicht problematisch. Mich wundert, die regen sich gerade beim Cachen, ist ja nun wirklich über alles, es stirbt ja immer, wir müssen immer alle sterben gleich beim Cachen. Egal was passiert, ist immer alles ganz schlimm. Und da fragt einer öffentlich nach Final-Koordinaten und keiner prügelt drauf. Das hat mich erstaunt. Ich habe das Gefühl, das war auch nur bei Facebook so. Da ist eine Weil da die Bekloppten sind? Nee, nicht mal die Bekloppten, aber bei Facebook habe ich echt das Gefühl, schon eine gewisse eigene Klientel unterwegs. Also gar nicht abwertend gemeint, sondern die haben andere Vorstellungen beim Cachen als auf Twitter zum Beispiel. Wenn der das auf Twitter so gefragt hätte, glaube ich, hätte der was ganz anderes zu lesen bekommen. Ja, auf Facebook sind es einfach, wie drücke ich es jetzt gewählt aus? Endlich bin nicht mehr ich nur der Eintritt. Die Neulinge, sag ich mal so, weißt du? Und die haben ihre ganz eigene Ansicht von Geocachen. Ja, versucht da mal rauszukommen jetzt, ja. Auf Twitter, ich weiß ja nicht, mit wem du auf Twitter befreundet bist, aber die ich kenne, ticken alle meistens so wie ich, ja? Und auf Facebook, ja. Wenn ich in so einem Forum da mitlese, dann kommt natürlich sowas rein. Ja, aber auf so ein grünes Forum oder so hättest du auch andere Reaktionen bekommen, wenn du da öffentlich... Ja, da bist du gleich gefühlt halt. Aber ist halt so. Ich meine, wie oft liest du auf Facebook... Ich fahre nach Klein-Hartmannsdorf, gibt es da empfehlenswerte Caches. Ja, das stimmt. Und zwar für jeden Ort und dauernd. Anstatt mal selber nachzulesen, wird gerne gefragt. Das sehe ich absolut auch so. Naja, im grünen Forum würde dann heißen, schalt mal das Hirn ein, such selber, du Wichser. Leider, genau in dem Tonart würde das sein. Ja. Auf Facebook ist dann so, ja... Macht dies und das. Okay, Twitter-User sind intelligenter. Naja, Bullen, ja, das kann man sicherlich diskutieren. Ja, nächstes Thema. Ja. Wieder so ein kleiner Gag am Rande. Auch wieder was ich mich persönlich eigentlich, geht mir auch am Arsch vorbei. Aber wenn wir es schon mal mitkriegen, dann berichten wir natürlich auch gerne drüber, über diese kleinen Absurditäten beim Cachen. Es gibt den Cache GC3CJB0. Normal GC3CJB0. Und da sieht man mal wieder, dass nur weil jetzt so ein Cache archiviert wird, ist das noch lange kein Grund, ihn nicht weiter zu loggen. Ja, wenn man ihn in der Pocket Query hat. Ja, es ist ein 5-5er, den hat man natürlich im Pocket Query. Das letzte Log ist vom 17.06. Und jetzt muss ich tatsächlich erstmal gucken, wann der genau deaktiviert wurde. Ich glaube, das war im alten Jahr noch, 2013. Ja, das ist lange, ja. Also man scrollt jetzt hier über Funde, und zwar richtig viele. Ich frage mich, wie die das übrigens schaffen. Weil offiziell ist er ja archiviert. Er taucht ja nicht in. Ziehst du im Pocket Query mit archivierten Caches? Geht das? Geht nicht, ne? Doch, geht. Aber würde man ja nicht ziehen. Archiviert, glaube ich. No comment. Der wurde am 30.09.2013, also so annähernd vor einem Jahr, vom Owner einfach ohne Kommentar archiviert und wird seitdem, ja, zur Heidelberg Connection ist on Tour. Das ist. Nee, nochmal zurück. Das ist den Leuten auch überhaupt nicht peinlich. 4.10., ja, alles klar, ging danach. Weil hier unter steht Container, also kurz davor gab's einen Log-Eintrag, Container is lying on the floor. Checked near the red reflector and didn't find anything. Okay. Sprich, da war er weg. Und seitdem wird der gefunden. Du, das könnte aber auch so ein Thema sein nach dem Motto, der Owner kümmert sich nicht. Und dann schiebe ich nochmal schnell einen Log rein und habe ich wieder ein Found mehr. Ja, aber es ist irgendwie, Ja, man kann das zumindest komisch finden. Ich glaube, das war nicht, die Loks sind auch umfangreich. Ich habe so das Gefühl teilweise, dass sie da auch durchaus auftauchen. Kannst du mal hochscrollen? Ist das eine Sehenswürdigkeit oder was ist das? Ja. Also es sieht ja so aus, als wäre der Container noch da. Larnac. Irgendwas in Frankreich. Vermutlich ein Bunker oder sowas. Oh, so ein Männchen. Oh, noch so ein Männchen. Ja, guckt euch selber mal an. Ist wieder schön. Ist, für mich ist das immer Art, dass sowas von Liste der Peinlichkeit, wenn man einfach der Owner macht was dicht und die alle noch hinfahren, das machen. Ich find's komisch. Aber vielleicht gibt's auch irgendeinen Grund. Also vielleicht hat der Owner auch gesagt, ihr könnt ruhig weiter cashen und ich hab's noch nicht mitgekriegt. Hat er ja scheinbar nicht. Hat er geschrieben, no comment. Ja, vielleicht heißt das, vielleicht sind das da andere, ich weiß es auch nicht. Moment, ist bei diesem Cache aber auch so, achso, das ist noch was anderes. Okay, das lassen wir hier mal raus. Oh Gott, es spielen sich Dramen bei den Lab-Caches in Tippi. Wieso das? Das schreibt die auch schon Tippi-Tuppi. Nochmal Tippi, etwas zum Lab-Cache von Tippi-Tuppi. Ja, Tupper, genau, Tupper-Event. Da, mal draufklicken. Echt, da spielen sich was ab, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Wir interagieren jetzt live. Kriegen jetzt aus dem Chat gerade einen Link nochmal zu den, da. Oh, jetzt muss ich die Schriftart erstmal wieder größer machen. Ich kann einfach sowas nicht mehr sehen hier. Muss mal auf, also ich finde es ärgerlich, dass mir die besonderen Lab-Caches... Warte. Nein, du musst... Achso, da fing das auch an. Ja, das war das Wichtige. Also ich finde es ärgerlich, dass mir was... Lies du mal vor. Von GPS Tux. Naja gut, okay. Also ich finde es ärgerlich, dass mir besondere Lab-Caches für die Statistik durch die Lappen gegangen sind. Schönes Wortspiel. Lab-Caches, Lappen. Es gibt es nur sehr kurzfristig, 2 Tage vor dem Event, lediglich eine kurze, unklare Info dazu und durch die Aussage kein Souvenir-Icon bekam das Ganze doch eher einen inoffiziellen Charakter. Aha, wenn du kein Souvenir und kein Icon kriegst, dann ist es eher inoffiziell. Mhm. Als dann noch die GBX-Datei anscheinend kaputt war, hatte ich das Thema zwangsläufig abgehakt. Ich lade doch kurz vor dem Event Samstagmorgen keine kaputte GBX-Datei aufs Garmin, um zu riskieren, dass sich das Ding komplett aufhängt. Und nun stelle ich fest, dass der Lab-Cache doch im Profil von anderen auftauchen. Nein, nein. Das ist wieder Betrug. Was soll, der nächste kommt noch hinterher hier. Was soll das? Erst kann man die Labs nicht richtig loggen. Also ich konnte die sofort loggen. Weil irgendwie keine Eingabefunktion aufzurufen war. Bei Klick, egal worauf, immer wieder zurück auf die Hauptseite. Also bei mir ging es sofort. Ich auch. Dann schmeißen sie die Statistik vollkommen durcheinander. Und jetzt, wo sie endlich mal von Groundspeak angezeigt und gezählt werden, kann man sie nicht mal nachloggen. Ist Wenn das, ich vor einem Jahr ein mittlerweile archiviertes Event besucht habe und nun nachloggen will, geht das auch. Lab kommen wir nicht mehr ins Haus. Na, dann werden die bestimmt wieder abschaffen, weil er die nicht mehr macht. Das ist nur abgespeckte virtuelle. Das ist eine autistische Störung. Merkst du das? Irgendwas ist das. Das ist doch nicht. Also ich meine, sie regen sich auf, weil sie es nicht mehr locken können. Ja. Was ja auch der Sinn eines Lab-Caches ist. Und da sie sich nicht locken können, waren sie scheiße. Oh Mann, das ist alles so, der Link war schon wieder geil. Ja, das ist, also es ist immer wieder, man denkt, es kann eigentlich nichts mehr kommen so richtig, aber da schreibt sogar einer, dass er eine Wartung gemacht hat. Beim Lab-Cache? Nee, echt? Wie geil. Ich weiß jetzt nicht, wo es ist, aber das muss ja schon ziemlich cool sein. Hat den Stein wieder hingestellt oder das... Also echt, dann geht das wieder darüber, dass man das Banner nicht einbinden kann. Und ich weiß auch nicht, wo das Problem war. Es stand offiziell drin, die Seite, es ging vor Ort zu locken. Es stand eine Zeit da, die ich glaube sogar runtergelaufen ist. Das ist noch 7 Tage locken. Eine Woche, glaube ich, genau. Eine Woche offen. Ja. Mein Gott. Und dann macht man die zur Not oder nicht. Ich habe die auch nicht mitgehabt. Und dann habe ich sie auf dem Handy laden können und habe die auch problemlos loggen können. Die loggen bestimmt auch kein DNF. Weißt du, hier geht es einfach darum, dass sie wahrscheinlich den gemacht haben und jetzt nicht loggen können. Beziehungsweise sie hätten sie gemacht, wenn sie sich gut vorbereiten können. Aber eine GPX-Datei runterzuziehen. Also das ist mir jetzt auch... Ich mache jetzt ein Bier auf, Jörg. Das ist, ja, kein Problem. Ist also mir das, irgendwie zu... Das ist wirklich schon... über was man sich aufregen kann... Ich habe jetzt mal irgendwie gehört, jetzt bräuchten wir eigentlich die Jungs aus Bayern. Man muss das erstmal so hoch machen, dann ploppt das. Achtung. Cool. Ja, die versuchen das, die Jungs aus Bayern, die versuchen ja mal in unserem Gewässer mitzuschwimmen und machen immer einen Tag nach und schnell Podcast. Da hoffen sie dann, dass die Leute das verwechseln und dann bei ihnen aus Versehen downloaden. Wird nicht funktionieren. So, mit 70 Cacher. Caches, nicht mit 70 Cacher. Nee, mit 70 Cacher. Also um heutzutage in die Zeitung zu kommen. Ich habe ja auch geschrieben, dass wir den Anschluss verlieren. Ne, weil wir einfach, es ist ja. Ach, mit 70? Wir schaffen es nicht mal in die Mittwochszeitung. Und der alte Hase hier, schon ein alter Hase beim Geocaching. Uwe Nielsen. www.shz.de, lokales. Uwe, ich trinke auf und dann dich. Steht da ganz viel hinter. Flens, Fassbrause. Die Überschrift lautet zumindest schon ein alter Hase beim Geocaching. Mit seinen, ich Interceptor tut mir mal ein bisschen leid, wir geben ihm auch mal weitreichende Infos, wo er das findet. Ja. Also es ist zumindest www.shz.de, schon ein alter Hase beim Geocaching. Mit seinen 70 Jahren ist der Hüttener Uwe Nielsen begeisterter Geocacher. Fast 1000 Schätze hat er schon entdeckt. So, jetzt haben sie hier so einen Waldschrat mit langem weißem Bart. Sieht immer sympathisch aus. Ja. Und der geht jetzt halt cachen. Und das ist tatsächlich schon genug, um in die Zeitung zu kommen, nur weil er 70 ist. Fand ich immerhin mal bemerkenswert. Ist Sommerloch und die WM war damals noch nicht, ne? Ja, wie hat er denn so schnell, sag mal, irgendwie, das ist doch nicht normal. Es ist ein Bot, ich sag dir das. Alter, hat er das tatsächlich schon. Wir müssen da mal, lass uns mal die Jungs drauf ansetzen, um rauszukriegen, wie er es macht. Guck mal, das schreibt gerade hier, Miss Marvel schreibt doch gerade, die Orga hat extra Handzettel dazu gedruckt. Stimmt, die ist meine ich irgendwie auch irgendwo gesehen zu haben. So, wie, da gibt es eine Dame, die schon 80 hat, da muss die auch in die Zeitung. Also es ist, ich fand das seltsam, dass man jetzt... Mal Jörg, wollen wir, soll ich dich auch irgendwo reinbringen? Hier im Wochenanzeiger oder im Beilageblatt von Famila irgendwie. Ich sag ja, ich gebe langsam auf. Die kommen alle in die Zeitung, sie werden Moderator auf Events und hier habe ich auch, guck mal, bei MoMA, das erste am Morgen heißt das. Ja, das gucke ich manchmal auf früh. www.daserste.de irgendwie gab es doch schon wieder. Und oh, wer guck ist mal. Wieder, am 2.6. war er wieder, ne? Oder der Geocaching-Experte Deutschlands. Genau, der bekannteste. Also nee, wenn nicht der bekannteste Geocacher Deutschlands. Nee, da steht Geocaching-Experte. Ja, hier, aber letztes Mal hieß es doch der bekannteste. Auf jeden Fall war der Gründel auch mal wieder im Fernsehen. Also wer sich mal wieder vom Gründel erklären lassen will, wie man cacht, gab es auf dem ersten MoMA das erste am Morgen und unter der Überschrift Service Gründel, Geocaching-Experte und Autor. Ob der hat bestimmt schon Autogrammkarten. Und wir müssen immer noch alles selber machen. Nee, der hat so ganz coole Aufkleber im Auto mit den ganzen Büchern. Echt? Also Geocaching 1, dann Geocaching 2. Und Geocaching 3, gefolgt von Mystery-Lösung 1. Oh mein Gott, was alles gibt, ey. Das ist doch dieser Outdoor-Verlag. Da hatten wir irgendwie auch mal dieses Der Scheißen im Wald oder so. Und dann hat ja wieder einer für Spam gesorgt. Ja. Ich suche nebenbei gerade nochmal den Link, weil wir hatten beim letzten Mal auch über irgendwas gesprochen. Das hatten wir nicht verlinkt. Willst du erst dein Thema bringen? Ja, ich kann das eben machen hier, kein Problem. Ich hab's griffbereit. Süffel hat mal wieder Arsch in der Hose gezeigt. Ja. Ach, Süffel, den mag ich einfach. Der muss so in etwa mit mir zusammen angefangen haben. Wir haben fast die gleiche Entwicklung, fast genauso viel Founds, fast genauso viel Trackables. Also wir cachen wirklich, wirklich sehr ähnlich, fällt mir immer wieder auf. Und er hat jetzt mal alle zugespammt, indem er mal eben Need Archive gelockt hat für die ganze Landkreis-Harburg-Runde. Also die Landkreis-Harburg-Runde ist hier so ein Power-Trail mit... Wieso macht er das jetzt hier nicht? Manchmal ist die mit 70 Caches oder so. Ja, die Internetverbindung ist hier unten. Mach mal ein bisschen. Einfach um den Landkreis von Harburg herum, also um dieses Harburg herumgehen soll. Ja, und mit der Tenniskanone verschossen, schätze ich mal. Ja, die hört dann irgendwann auch unmotiviert auf, ja. Irgendwo ja, aber die liegt auch mittendrin, ist sie völlig ungepflegt. Also man braucht sich da keine Hunderten, achso, nee, das sind die Einwohner. Der wurde von 4 Geocacher gemeinsam ausgearbeitet. Ich glaube Team Nord oder was, die schon seit 10 Jahren immer nur Caches irgendwo hinwerfen und nicht pflegen. Das kennt man schon. Wenn es Team Nord wäre, würden die das Ding auch wieder locken. Ja, das stimmt auch wieder. Team Nord ist ein ganz merkwürdiges Team hier in Hamburg, aber relativ bekannt. Nee, steht nicht so genau drin, wie viele Dosen es eigentlich sind, aber es sind wirklich, wirklich viele. Das kann man erstmal sagen. Aber es ist cool geschrieben, ne? Die Serie für Gestänge, Endzeit, Eiszeit. Die liest sich richtig gut, ja. Und dann ist das so eine... Hingerotzt, ja. Hat wieder einer auf eBay 5 Dosen gekauft. So sieht's halt aus. Und Pflege machen halt die Sucher. Und jetzt ist es ja das Schöne. Das Listing ist Disabled. Jetzt. Also kann man ja mal durchgehen hier. Also Süffel hat erstmal Need Maintenance am 18.05. gelockt. Schade, dass solch eine Runde gelegt und sich selbst überlassen wird. Alle Locks und NMs sprechen für eine dringende Wartung der Serie. Als Owner ist man für seine ausgelegten Dosen selbst verantwortlich. Leider wurde auf persönlichen Kontakt nicht reagiert. Bitte macht einen Frühjahrsputz und disabled gegebenenfalls die Dosen bis dahin. Wenn ihr kein Interesse mehr habt, Archiv und Dosen wieder einsammeln. Gruß Süffel. 10 Tage später, nachdem nichts passiert ist, weil wir bei der Runde auch echt überraschend gewesen, kam dann ein NA von Süffel, Powertrail gelegt und dann sich selbst überlassen. Trotz Hinweise aufmerksamer Cacher wird nicht reagiert. Auch auf persönliche Ansprache wird nicht reagiert und sowas schmückt nun unser Hobby. Schade. Archivierungsgrund, keine Wartung, Reaktion seitens der Owner. Hat aber so viel Umweltbewusstsein, habt bitte so viel Umweltbewusstsein, sammelt eure Dosen wieder ein. Dann dauerte es. Ein Tag, bis Sanne und Kiki, Entschuldigung, Kanne und Siki das zugemacht haben am 29.05. Und glaubst oder glaubst nicht, natürlich, diese Dose wird laufend gefunden. Den haben wir ja Bubi 68, Shopper 135, Geocacher, Searcher, Parzival. Also es ist nicht, dass es irgendjemanden belasten würde, nicht deswegen trotzdem loszufahren und diese Dose zu loggen, die immer noch temporary unavailable ist. Der übliche Wahnsinn sozusagen. Ich schätze mal 200, 300 Dosen werden das so gewesen sein, die Süffel dabei eben gelockt hat. Hat er denn echt alle? Soweit ich weiß, ja. Also es war schon ziemlich großartig. Ich fand es gut, dass es gemacht hat. Oh, ich war jetzt kurz abgelenkt, ich musste im Video gucken. Wie, du guckst hier nebenbei Videos? Mit ja, sorry. Also Hörer schlafen und so. Ich kann mir dieses Genöle auch nicht die ganze Zeit anhören, sorry. Ja, aber ich finde, Süffel ist da ist er mir weit voraus. Er hat das sehr sachlich rübergebracht, fand ich. Geh mal auf meinen Link in meinem Evernote-Post. Hier, notaboutthenumbers.com 2014-2014-05-21. Runter. Was, noch weiter? Ja. Nee, hier muss es sein. Hast du da keinen richtigen Zugriff? Doch. Das ist genau über der Lok. Über der Lok? Über der Lok. Du hast runtergesagt. Da ist der... Oh, hast du nicht sauber als Link eingestellt? Bei mir schon. Guck mal, wenn ich es ausdrucke. Ich drucke mir das Internet ja immer aus. Du Lusche. So. Also, das ist jetzt 2-in-1. Ja? Es geht um den, das hatten wir beim letzten Mal schon angesprochen, Ohio Hancock Country. Da ist irgend so ein Park. Und da haben die Offiziellen für alle Geocaches, die da liegen, die Anweisung gegeben. Official Ben Premium Member Caches. Genau. All information von allem must be free. Und das ist keine Premium Paid Level Caches, werden nicht genehmigt, die da liegen. Das heißt, man darf dort nur normale Geocaches legen. Also in Anführungszeichen, nicht für Premium Member. Die darfst du nicht. Genau, man muss die sehen können. Dann haben sie noch, das steht hier nochmal drin. Das ist ja ein Ding, ey. Ground Level, keine Metallcontainer, keine Ammo-Boxen und nicht vergraben. Und ein Sticker muss daran, guck mal hier, so ein Geocaching-Permit. Genau, das ist ja ein offizieller Hammer. Park. Aber ist cool, ne? Entzieht Groundspeak so ein bisschen die Geschäftsgrundlage auch. Ich weiß gar nicht, ob sie das überhaupt das rechtlich so. Was ist das? Klar. Ein Park oder ist das? Das sieht ja aus wie ein Landkreis fast. Ein Park District, ja. Das sieht ja aus hier wie so ein ganzer Landkreis irgendwie ja, bei uns. Wieso? Das ist, ja, warum auch nicht? Hancock Park District Officials, ja. Rechtlich ist es okay. Die sind die Eigentümer des Parkes. Und wenn sie sagen, Geocaches bei uns werden nur unter diesen folgenden Bedingungen. Ja, Bedingungen, aber ob das für Premium-Member oder nicht Premium-Member ist, das ist ja wohl schon, das hat ja nichts mehr mit dem Cache zu tun. Es geht ja darum, dass das Listing für jeden, auch für die Park-Mitarbeiter, jederzeit einsehbar sind, ohne dass sie sich einen Account. Ja, das stimmt. Nee, das verlangen sie nicht. Sie verlangen, dass das nicht für Premium-Member ist. Ja, das ist der Hintergrund, wenn du da mal ins Detail gehst. Ja, aber wenn Groundspeak sagen würde, ihr kriegt von uns einen kostenlosen Premium-Account, damit ihr es prüfen kann, dann hätten sie da keinen Grund mehr für. Also das halte ich für gewagt. Also die wollen tatsächlich in ihrem Distrikt nur Caches erlauben, die nicht Premium-Member-only sind. Das geht gar nicht. Ist das so? Boah, da ist halt, die haben die Landrechte, Landowner sind die, ist dann halt so. Das ist echt ein Hammer, ey. Nicht schlecht, aber jetzt hast du gerade das YouTube-Video ausgeblendet, was auf der Seite ist. Das habe ich mir nämlich gerade angeschaut. Wo ist das? Da ein Stück runter, da wo Geocaching Vlogger steht, ja. Da, guck mal, wie das heißt. Da habe ich gar nicht, achso. Da. Wo sind die da? Geocache in Man's Bathroom. Sind Geocaching Flocker? Ja, das ist total, guck mal. Die suchen jetzt einen Geocache in einer öffentlichen Toilette. Ja, ich habe gerade gedacht, das sieht doch aus wie ein Klo da. Ja, es ist auch ein Klo. Also guckt euch die Seite unbedingt an. www.notaboutthenumbers.com und da irgendwie vom 21.05.2014 heißt dann Official Ben Premium Member Geocache. Es ist total genial. Ich gucke das Video jetzt mal weiter, Jörg. Red mal ein bisschen. Das Video ist schon absurd und der Text erst recht, ehrlich. Also da greifen die wirklich sehr, sehr tief in Geocaching selber ein. Ich finde das echt ein Hammer. Was ist das denn? Ach, da müssen sie auch noch, oh mein Gott. Also lohnt sich mal anzugucken. Da, wenn immer davon geredet wird, dass man hier Angst hat, dass es hier irgendwelche Regelungen gibt, dann guckt euch das mal an. Also es ist echt ein Hammer. Aha, der Geocache ist übrigens in der Wande, in der Lampe über dem Klo. Das ist ja noch ein Spoiler. Das ist in Amerika, das interessiert auch hier keine Sau. Du musst also das Klo, das öffentliche Toilette betreten, dann kommst du da oben ran. Ey, das ist nicht schlecht. So, die spinnen noch, die Amis. Haben wir noch Themen? Bisschen, oh ja, ein paar haben wir noch. Komm, weiter geht's. Jetzt muss ich erstmal gucken. Es ist so manche, ich, also, ja, wie soll ich das sagen? Ich lese das einfach mal vor. Es gibt wohl ein... Der Sheriff. Es gibt eine Challenge. Also irgendwie Challenge ist auch schon fast so ein Synonym für beknackt. Ehrlich, sorry, aber ich muss mal so sagen. Challenge ist für Statistiker, für Leute, die ihr GSAK bis aufs Äußerste quälen. Und dann irgendwelche, was weiß ich, Challenges heraus. Das ist der eine Teil. Es gibt aber auch die anderen, die gerne ihre eigenen Regeln haben möchten. Und da dürfen sie nämlich schön mit irgendwelchen eigenen Pseudo-Regeln um sich schmeißen. Das ist, wie gesagt, war früher die Lockbedingung, ist heute Challenge. Also in der Schule haben wir sowas immer verkloppt. Ja, die heute Challenge machen. Stimmt. So. Oh, unsere Kerze ist ausgegangen. Nein. Ja, die zeigt an, 1:50. Nach 9 Minuten müssen wir aufhören. Mehr kann ich mir bei Aufforderung nicht leisten. Okay. Also es gibt da so eine Challenge, schnapsige TBs, in Klammern TB-Challenge. Gibt es hier übrigens auch. Da geht es einfach darum, man muss eine Schnapszahl an dieser Challenge loggen. Also die 1111 oder so. Und dann kommt jetzt ernsthaft ein Log da drin, ist ja mal egal, wer es geschrieben hat. Ich finde die Idee nicht so toll. Da bin ich ja mit meinen 2025 TBs schon 20 Mal dran, vorbei an der Challenge und muss jetzt erst auf 2222 warten. Ist doch total bescheuert. Naja, mal sehen, was ich damit mache. Also, ist cool, ne? Aber da regt sich einer auf, weil er ein paar TBs erst noch finden muss. Ja, er findet jetzt erstmal die Challenge bescheuert. Also, aber nur, weil er sie selber momentan nicht locken kann. Ja. Weißt du? Was eine Begründung. Er sollte mal aufs Klo gehen, ein bisschen Gewicht verlieren. Das ist echt schlimm, oder? Also, entweder ich mache eine Challenge oder ich mache eine Challenge nicht. Und wenn ich sie, also ich finde Challenges zum Kotzen. Ich habe am Anfang welche gemacht, fand ich okay. Hier haben wir ja auch eine, da geht es um so Funde, dass du die Schnapszahl in Funden haben musst. Ja, genau, den kenne ich auch. Ja, so, wenn du jetzt über 4000 Funde hast, oder wie du, dann wird es halt ein bisschen länger dauern, als wenn du gerade 22 hast. Dann warte ich halt. Mal abgesehen davon, es keine Challenge. Gut ist hier der Einwurf von Mr. Stringer. Da schließt ja Frauen aus. Sexismus. Genau, wir fliegen nach Amerika und verklagen die da, weil das ist ja auf dem Herrenklo. Eben. Das ist ja unmöglich. Es geht ja gar nicht. In Amerika könnte das eine Katastrophe werden, wenn du als Frau auf ein Herrenklo gehst. Ja, sag ja. Deswegen, also das ist eigentlich ein Grund, die zu verklagen. Dann fällt wieder irgendeiner in Schock und verklagt dich dann auf ein paar Millionen. Weißt du? Ja, ja. Habe ich dir eigentlich erzählt, dass ich mit deinem Mutterteam mal in der Damendusche war? Oh, ich möchte es auch, lass auch Bilder weg. Das ist eigentlich völlig entspannt. Ich bin früher auch mit Halfer und sage, wir haben gecampt, wir gehen jetzt mal duschen. Und ich gehe dann so Dusche rein, fertig. Denk mir, das ist ja schon angenehm hier. Und Halfer kommt dann irgendwann mal hinterher und sagt, ich habe dich gar nicht in der Dusche gesehen, du bist in der Damendusche. Ja, da kannst du die Seife wenigstens fallen lassen. Nee, es ging ja nur um Duschen. Also ich musste echt, es gibt Unterschiede. Damenduschen auf Campingplätzen sind ein bisschen komfortabler. Da ist viel mehr zum Ablegen und so. Ja, die haben ja meistens auch mehr mit. So, wir haben nochmal was Schönes, was Positives fürs Cachen. Welche Seite ist das denn? www.presseportal.de Polizeipresse. Muss ich mal ein bisschen durchgeben für Interceptor. Am Samstag wurde ein 12-jähriger Junge aus Bocholt gegen 16.30 Uhr in der Innenstadt auf seinem verdächtigen Gegenstand im Bereich der A-Ufers, das ist wohl ein Fluss, aufmerksam. Der Junge fotografierte den Gegenstand und suchte sofort mit seinen Freunden die Polizeiwache auf. Die Feuerwehr wurde hinzugezogen, setzte ein Schlauchboot ein und identifizierte den Gegenstand als einen alten Munitionskoffer. Was ist denn das A-A-Ufer? Ich denke mal, dass der Fluss heißt vielleicht A. A? Ja. Und dann noch ein A? Ja. Was ist denn das für ein komischer Fluss? Wo? Kann er sich keine Konsonanten leisten? Bevor weitere Maßnahmen beschlossen werden konnten, erschien ein Zeuge und gab an, dass es sich um ein Geocaching-Versteck handeln würde. Und jetzt finde ich diesen geilsten Satz an dem Bericht, ey, der absolute Hammer. Die Beamten überprüften die Angaben und fanden dies bestätigt. In dem Koffer befanden sich ein Logbuch und eine Taschenlampe und Einsatz beendet. Und jetzt kommt's. Der genaue Einsatzort wird geheim gehalten, damit das Versteck für die Geocaching-Gemeinde nicht völlig verbrannt ist. Geil. Das finde ich mal einen geilen Humor. Da wird nicht drüber diskutiert, wer das bezahlt, die Einsatz, sondern die halten tatsächlich das Versteck noch geheim. Das finde ich einfach großartig. Das ist doch die beste Werbung, die die Polizei für sich selber eigentlich nur machen kann. Das ist cool. Ich frage mich nur gerade, wofür die Feuerwehr das Schlauchboot brauchte. Um da ranzufahren, wenn das an der Seite hing. Das las ich so, als wenn das irgendwie am Rand hing. Ach so, okay. Und sie müssen das ja vorsichtig untersuchen, von daher. So, was haben wir noch? Ach, was mir auch auffiel, ja, jetzt sind wir auch in der Mitte der Gesellschaft angekommen, wie das immer so schön heißt. Jetzt sind wir nämlich auch schon mal pauschal bei, was ist dafür? Oh, da, guck, kannst du nachher nachlesen von Miss Marple, die A. Tatsächlich, den Fluss gibt's? Ja. So, wusstest du doch vorher auch nicht, oder? Nee, ich habe mir das so vermutet, dass ich war, als wenn ich da was wüsste von, ey. Mann, Schule ist lange her und ich möchte auch nicht wieder hinreichen, dass Heike studiert. Der Fluss ohne Konsonanten. Hm, okay. Guck mal, Brandstifter zünden Expo-Wahrzeichen an. Feueralarm auf dem Expo-Gelände. In einem holländischen Pavillon, bla, Feuer ausgebrochen. Und jetzt kommt echt, das finde ich wirklich den Hammer. Bla, bla, bla, bla. Gegen 20.30 Uhr wurde das da, bla, bekannt gegeben. Und da tauchen irgendwo drin auch die Geocacher tatsächlich auf. Das fand ich schon. Die Ursache für den Brand steht bislang noch nicht fest. Unbefugte im Gebäude. Wo ist denn das? Ja, so nutzen beispielsweise Geocacher oder Fotografen das Expo-Bauwerk gern für ihre Zwecke. Also wir sind echt in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Ja, aber das ist der zweite Absatz ist ja auch nicht schlecht. Am Wochenende kursierten im Internet bereits Gerüchte, dass möglicherweise enttäuschte spanische Fußballfans das Feuer auf dem Pavillon gelegt haben könnten. Die Niederländer hatten die spanische Elf bei der Welt- und Europameisterschaft geschlagen. Knapp geschlagen, ja. Also, wie gesagt, Sommerloch. Wer immer es war, natürlich Sommerloch, aber mich erschreckt schon so ein bisschen, dass die Geocacher schon mal so mit in dieses überhaupt reinrutschen, weißt du, wie ich das meine? Also das ist so... Puh. Ja, nicht nur auch die Urbexer sind ja mit drin, ne? Ja klar, aber die waren früher schon drin, aber Geocacher waren nie drin und jetzt sind wir da auch schon bei. Ja, ganz ehrlich, es war ja auch vorher so, dass wir einfach nur rein und wieder raus sind, aber heutzutage, wenn du da bist... Also ich möchte es mal ausschließen, dass Geocacher das Ding anzünden, das machen andere. Aber wenn die besoffen da drin rumlaufen, wie da in Leipzig, sind sie auch besoffen über einen Lost Place gelaufen. Ja. Ich bin da gar nicht mehr so sicher heutzutage, ehrlich gesagt. Das habe ich übrigens nicht verstanden, wo du jetzt bist. Wir sind jetzt auf dem Blog von Quasselblog. Ja, das ist deswegen, mich interessieren diese Labcaches in etwa so viel wie die Titten am Eber. Ich habe jetzt welche in der Statistik, ich habe sie ausprobiert. Ich glaube, auf Events würde ich sie auch wieder machen. Und ansonsten gehen sie mir auch am Arsch vorbei. Ja. Aber ich weiß ja, wir wollen ja auch ein bisschen Service, auch wenn wir Boulevard sind, ein bisschen Service wollen wir ja. Und für die, die das wirklich mal interessiert, fand ich das eine sehr gute Beschreibung. Die hast du nicht verstanden? Ich habe es mir nicht durchgelesen, weil es mich wirklich nicht tendiert. Ich habe es tatsächlich durchgelesen, mich interessiert es auch nicht, aber ich wollte wissen, ob es verständlich ist. Und wer mal nachlesen möchte, was über Labcaches und Statistik, der ist in meinen Augen richtig bei quasselpod.de. Da ist es dann 2014-06 Labcaches und Statistik. Wer auf die Seite kommt, wird das schon finden oder zur Not danach suchen. Er hat ja eine Suchfunktion. Da könnt ihr mal umfangreich nachlesen, relativ umfangreich nachlesen, was das mit Labcaches auf sich hat. Ich fand das ganz gut beschrieben. Um wenigstens mal den Service zu bieten, weißt du, Verlinkung zu geben. Mich tangiert das überhaupt nicht. Werden sie jetzt in die Statistik reingezählt oder nicht? Erhöht sich der Faunzähler oder nicht? Ja, aber ich schreibe mir ja Leute. Geht mir genauso. Ich möchte jetzt nicht gegen Quasselpott reden, aber da, der hat es ja vernünftig erklärt. Aber gibt es ja wirklich Diskussionsrunden und ab. Ja, da streiten sich Leute auf Facebook, weil es plötzlich nicht richtig ist, weil ihre GSAK-Statistik im Eimer ist. Ja. Interessiert doch keine Sau. Deswegen sage ich, Facebook fällt mir im Moment ein bisschen schwer, da noch weiter viel zu lesen, weil es mir einfach zu blöd ist, ehrlich. Also da wird über Sachen diskutiert, wo ich mich immer frage, dann scheiß doch was drauf. Ganz einfach, kein Schwein interessiert eure Statistik. Eure Statistik interessiert nur euch. Also Nee, streiche. Vergiss es. Ich habe hier, damals habe ich ja, da hatte ich doch auch, habe ich auch im Podcast oft genug erwähnt, meine eigenen Caches gelockt. Es hat anderthalb Tage gedauert, bis ich eine Mail im Kasten hatte, was ich denn da bitte mache. Also es gibt Leute, die interessieren sich für deine Statistik. Glaubst du oder glaubst nicht, es ist so. Haben die so viel Zeit? Oder? Ich weiß es auch nicht, aber Stalker gibt es, ist erschreckend, aber es ist leider wahr. Es gibt aber, guck mal, gut, das hast du auch eine gute Überleitung jetzt sozusagen automatisch gemacht. Ja, siehst du? Statistik, es gibt wieder endlich wieder eine neue Statistik. Ja. Geocaching is better with friends. Schon das würde ich nicht unterschreiben. Ich habe dir übrigens diesen Link geschickt und du hast nicht draufgeklickt. Welchen Link? Den da. Was für ein Link denn diesen? Mhm. Da muss man draufklicken? Ja, den kannst du doch jetzt sharen und Twitter oder Facebook oder per Mail. Ja, wenn du eingeloggt bist, funktioniert er. Ich komme so schlecht in meine Enter-Taste, die ist ein bisschen weit weg von mir. Also du musst es sagen. Ja, was soll ich jetzt hier? Ja, Geocaching joinen. Da bin also ich, dran bin teilnehmen. Ich ja also auf jeden Fall gibt es jetzt so eine neue Seite hier, www.geocaching.com, my account, referral friend? Refer friend. Yeah. Also irgendwas mit Friends. Da kannst du dann mit so einem Link andere Leute dazu einladen, dass sie Geocacher werden. Genau. Discover the new favorite hobby. Und da gibt es dann auch wieder irgendein, gibt es dann irgendwas? Nee, da gibt es eben halt nichts und das ist das Problem von Groundspeak. Doch, gibt es da nicht irgendwie eine Statistik drüber? Ach so, meinst du das? Nein, es gibt aber auf keinen Fall ein Geschenk für dich. Na, also, da müssten sie es schon so machen, Monat Premium-Membership umsonst. Wie, es gibt auch kein Bildchen? Es gibt kein Bildchen. Es gibt noch nicht mal, du kannst ja noch nicht mal vergünstigt Coins kaufen oder so. Und deswegen wird das nicht funktionieren. Nee, das stimmt. Ich dachte, dass es dafür eine Statistik gibt. Das würde ja reichen, wenn du wieder... Echt so ein paar Marketing-Schlaffis, oder? Ja, da würde ich... Ich würde da echt ganz ehrlich ein Souvenir für den, der die meisten Caches im Monat... die meisten Cacher im Monat wirbt, würde ich dann vergeben. Und du glaubst gar nicht, wie viel da... Also da bin ich mir sicher, dass es funktioniert. Nee, das ist aber blöd. Du müsstest ja Leute werben, die noch nicht geocachen. Ja. Kennst du denn da überhaupt so viele? Nee, aber es wird... Hast du noch andere Freunde außerhalb deines Hobbys? Es wird doch sowieso zwangsbeglückt. Ich habe auch so keine Freunde, aber es wird doch sowieso zwangsbeglückt. Also von daher, ja. Oh, was ist denn das für eine Werbung in der Seite? Ich habe übrigens Adblock drin. Ja, aber ich habe vorhin drauf geklickt hatten, glaube ich, also ab und zu sieht man dann aber doch, dass Groundspeak nochmal zuckt und das ein oder andere dann doch untersagt. So wie in der Schweiz. Da gibt es dann ein Announcement vom Schweizer Mega-Event in diesem Jahr. Hallo Geocacher, viele von euch haben immer wieder bei uns nachgefragt, wann denn nun der Dosenfisch-Cacher, GC54H3Y veröffentlicht wird. Als wir das Listing eingereicht haben, wurde es sogleich archiviert. Eine Nachfrage bei Groundspeak hat nun folgende Antwort ergeben. Bla bla bla, alles in Englisch, auf jeden Fall kurz und gut. Moving Cache nicht erlaubt. Darunter steht dann noch, da wir die Dose nicht... da steht eigentlich drin, Bad Dosenfischer. Was? Da steht gern der letzte Satz. Die Dosenfischer haben leider die Guidelines nicht richtig gelesen. Und den... Genau, Bad Dosenfischer should have checked the guidelines or consulted the local reviewer. Kurz, sie hätten die Regeln mal lesen sollen oder einen Reviewer fragen. Bevor sie ihre Idee da umgesetzt haben. Genau, denn es war vor der Bühne ja irgendwie eine Dose platziert, die man dann unterschreiben konnte und die da in der Nähe dann ausgelegt werden sollte. Tja. Guck mal, J.R. schreibt. Hat J.R. sich vertippt? Dem Litsch? Nee, J4R, heißt das 498? Nö. Was steht da? Ach, der Nickname stimmt doch nicht. Refer a Friend. Das hat er schön geschrieben. Guck, jetzt kann ich das auch aussprechen. Refer a Friend. In Lautschrift. Kaugummi nicht. Ja, ich habe mich da echt, hast du das Video gesehen? Ich habe mich ein bisschen vor in der Schweiz, da? Ja, ich habe mich so wie fremd geschämt. Ja, ich habe mich nicht nur fremd geschämt, ich habe gedacht, viele sind da aber auch nicht zum Hören. Aber vielleicht war es auch von der Optik her so komisch. Hat mich echt ein bisschen erschreckt. Ich fand, das sah dünn aus. Und dann stürmte alles nach vorne. Das hat mich. Wegen einer Filmdose vor dem. Und ich wette, wenn sie da eine Büchse mit IKEA-Stiften hingegangen hätte, wäre genauso viel nach vorne gestürmt. Es ist tatsächlich ja, so, diese. Es ist merkwürdig. Also, verurteilen will ich doch nicht mal. Wenn sie da Bock drauf haben, sollen sie es machen. Ich fand die Aktion aber auch ernsthaft gar nicht schlimm. Also, ich fand das in Prag schlimm, wenn da ausländische Dosen liegen und so. Sowas finde ich richtig scheiße. Hm. Diese Dose jetzt bei den Dosenfischern fand ich jetzt nicht so tragisch, weil man ja vorhatte, die wirklich da in der Nähe zu verstecken. Und um das Event ein bisschen zu entspannen, fand ich das jetzt auch nicht so tragisch. Ja, ist jetzt vielleicht nicht das Klügste, sowas nicht vorher mal abzusprechen. Ja. Aber ja, also das ist immer so ein bisschen, weißt du, päpstlicher als der Papst dann auch. Hm. Nee, es ist nicht. Es ist eine öffentliche Aufführung. Ich kann ja, Braunschweig schon okay verstehen. Ja, nee, Braunschweig, ja, klar. Das hat natürlich dann Symbolcharakter, weil dann steht beim nächsten Mal der Nächste drin und sagt, vor allen Dingen, sie haben das ja auch verboten. Das hat ja mal einer eine Dose mitgebracht, gelockt und die wurde dann archiviert. Also das ist zum ersten Mal, dass Groundspeak wirklich das konnte eine straighte Linie geht. Ja, das stimmt. Also ich fand es auch, wie gesagt, ich fand's jetzt weder schlimm, dass sie es verboten haben, noch fand ich die Dose aber schlimm. Ich stelle mich jetzt auch nicht hin und sage, oh, wie konnten die das machen? Ja, war ein bisschen ungeschickt. Also zumal sie echt genug beim Cashen kennen, um mal vorher das hätten klären können. Aber ja, shit happens. Also weiß ich auch nicht so genau, ob das nun alles so schlimm ist. Ach ja, und dann wenn wir da schon bei solchen Dosen sind, guck mal, welche ich viel schlimmer finde, ne? Es wurde hier eine Dose archiviert, auch wir nennen sie auch, es ist ja wieder so eine Liste der Peinlichkeiten, die drunter steht. GC50BBX. Er muss ja erstmal jetzt in das Archivlog. Ja, jetzt kommt das Archivlog. Hallo Ernies, das ist wohl der Owner. Ja. Dieser Cache wurde während dem Mega-Event, zu dem man, und das muss man sich auf der Zunge zergehen, zu dem man einem kommerziellen Stand als sogenannter Pocket-Cache zum Login-File geboten. Caches sind mittels GPS-Ansatz, bla bla bla. Es hat also, boah, das Ding wurde auch gleich archiviert und gesperrt, glaube ich, ne? Genau, sperrt auch noch. Das Ding wurde also tatsächlich ausgelegt an einem kommerziellen Stand und da konntest du dann loggen. Ja, es ist ein Coin-Verkäufer. Boah, ja, das finde ich jetzt aber schon echt derbe. Also, dass jetzt schon die Kommerzleute. Wie viele Logs seid ihr denn? Ja, guck mal, die sind aber von vorher. Das ist 23. Zwei, knapp 200. Die sind alle archiviert worden. Guck mal, der ist ja nicht an. Siehst du, die sind älter. Hä? Die sind älter. Nee, gar nicht wahr. Nee. Der hat ihn dann archiviert. Das Mega war ja da am 18. oder da irgendwo. Ja, stimmt. Jetzt sehe ich das erst. Alter Vogel. Und alle haben sie wieder schön gelockt. Ich finde das so peinlich. Jetzt benutzt praktisch eine Firma schon Caches, um die Leute dahin zu loggen, damit sie möglichst auch noch nebenbei was kaufen. Also geht das überhaupt noch peinlicher, das Ganze? Das wusste ich, hatte ich gar nicht gesehen so richtig. Nee, auf jeden Fall, wer sich den mal angucken möchte, da steht ja auch eine Liste, da könnt ihr euch schön angucken, wer denn sowas alles mal so lockt und wessen Statistik ihr damit schon mal vergessen könnt. GC50BBX. Ja, das würde ja heißen, ich würde mir die Statistiken angucken, aber das mache ich ja nicht. Ja, aber es gibt ja Leute, die auch aber sowas gucken. Das ist so schön zu sehen, weißt du, diese ganzen Geocaching-Shops, die machen jetzt genau dieses Marketing-Level mit, was so größere Firmen auch so auf den Messen haben. Wie logge ich die Leute ran? Da hat man früher was verteilt. Ja, ja. Dann würde jetzt halt, kannst du halt einen Cache loggen. Ein Trick habe ich mal irgendwo gesehen, eine amerikanische Firma, die haben einfach so einen Strohhalm aufgeschnitten, irgendwas drumherum gewickelt, dann das Ding irgendwie genannt und das gab es dann kostenlos am Stand 2000 Mal. Haben die Leute auch mitgenommen. Ja. Also du musst dann nicht mal was richtig Wertvolles verschenken. Ich meine hier. Aber das Schlimme finde ich eigentlich, dass Leute. Wie drücke ich das jetzt aus? die sehr viel mit Geocaching zu tun haben, ja. Dann solche, die eigenen Guidelines nicht kennen. sei es Verkäufer, sei es Berichterstatter. Ja, ich weiß, was du meinst. Oder diese versuchen zu unterlaufen. Das ist natürlich auch mega peinlich für Groundspeak, die dann wieder zurechtzuweisen, weil im Endeffekt sind es Kunden Leute, mit denen man gewisse Aktionen macht und schwierig. Die kennen dann das Thema nicht. Ja, ich weiß, und dann fragst du dich, warum die Sucher es auch nicht so kennen. Deswegen bin ich immer noch dabei, für jedes Lost Place T-Shirt ein Zettel mit dran, wie verhalte ich mich auf Lost Place. Anders erreichst du die. Ja, aber ich glaube, Lost Place erledigt sie sowieso. Die sind einfach eigentlich auf Groundspeak nicht mehr richtig aufgehoben, weil es einfach zu viele Cacher sind. Wo ich ein bisschen hier, weil kommt im Chat gerade hier von Miss Marvel, der Duisburg Zoo braucht auch Geld. Ja, das finde ich jetzt, aber da steht auch extra auf dem Listing nämlich bei, dass du den Zoo besuchen musst und dass das Eintrittsgeld kostet. Ist es offiziell genehmigt? Das wäre es jetzt mal. Mit Sicherheit. Da ist Groundspeak nämlich gar nicht so verbissen. Wir haben nämlich hier in der Nähe auch einen, der hat das in so ein Heimatmuseum gepackt und da gab es auch einen NA-Log wegen, weil das Geld kostet. Oder so ähnlich, irgendwie, was war da? Und auch da hat der Reviewer, und der hat sich mit Sicherheit bei Groundspeak nachgefragt, hat gesagt, dass das okay ist, weil das ist keine gewerbliche Geschichte im eigentlichen Sinne, weißt du? Und ich sehe das beim Zoo auch so ähnlich. Ich würde das auch eher so in Richtung Kunst einstufen. Also die machen ja keinen wirklichen Gewinn, Zoos. Das ist ja meistens ein Zuschussgeschäft. Okay, aber sie haben es auch oben reingeschrieben, ne? Ja, eben. Es steht ganz klar in Rot, ganz als erstes drin. Und wenn die Reviewer das, also das finde ich nicht mal. Kannst du mal hoch scrollen, bitte, noch ein Stück. Sogar die Attribute sind richtig gesetzt. Ja, also guck mal, da steht nämlich Eintrittsgeld. Das ist Geld kostet, genau. Also mit dem kann ich leben. Also da, wie auch so, es gibt ja in Hamburg auch so einen ganz berühmten, nennen wir ihn jetzt mal nicht, aber wo du auch 1,50 bezahlen musst, weil du durch die Kirche musst. Ja, das finde ich okay. Der Maurer hat es auf den Punkt gebracht, das hatte ich nämlich vergessen. Wir waren auf unserer Dein-Mutter-Tour, nämlich im Jungs, habt ihr mal den GC-Code, damit Interceptor den noch reinstellen kann. Warte mal, 14,50 kostet der Eintritt jetzt so? Ja, dann sollten sie aber die Summe dazu schreiben. Ist das aber ein Premium-Zoo, oder? Ja, aber das finde ich dann aber auch, ja, also das finde ich ein bisschen viel Geld für den Cash. Ja, aber ich glaube, was? 7,50 für 5 Schneckengehäuse. Nicht schlecht. Und der hat die Schnecken bestimmt umgebracht dafür, die Sau. Okay, also für 14,50, aber ich glaube, Zoos sind so teuer, ne? Ja, aber dann finde ich es, da finde ich jetzt aber schon langsam grenzwertig, ob das dann Cash sein soll. Also, da, boah. Wir waren hier bei, also wir waren mit der Muttertour ja bei Irrungen und Wirrungen. Das ist ein Irrgarten. Ja. Mit Hecken, die so ungefähr so 2,30 Meter hoch sind. Ja. Und um da reinzukommen, zahlst du auch Geld. Ich glaube, 1,50 € und so weiter. Du kannst das machen. Wir haben es gemacht, weil es ein barocker Irrgarten ist. Hat auch Spaß gemacht, dem einen mehr oder andere weniger. Ja. Das war eigentlich eine richtig schöne Geschichte. Aber hier, wie der in der Zepter schon sagt, Tagesticket 18,50. Ja, wollte gerade sagen, aber wenn du jetzt 1,50 von redest, da kann ich gut mit leben. Auf 14,50. Also das finde ich. Da guck dir mal zu, Leipzig, 18,50. Ja, aber da liegt dann vielleicht kein Cash drin. Aber jetzt geht es ja mal speziell um den Cash. Und da finde ich 14,50 echt zu viel. Also da hört es auf. Also dann. Du, die sind so teuer, glaube ich. Ja, aber dann. Deswegen wollte ich das schon mal. Dann finde ich es zu viel. Also, wenn das so wie hier im Kirchturm ist, ich muss den Kirchturm hoch und da verlangt die Kirche 1,50 € für. Dann sage ich mir, ja, okay, das geht zur Kirche, das ist 1,50 €, das kann man machen. Aber 14,50 €. Schwierig. Hier, Hagebeck, 20 € der Eintritt. Ja, aber wie gesagt, dann hat er auch kein Cash drin zu liegen, in meinen Augen. Das ist einfach zu viel. Sollte man es. Also ich tue mir jetzt auch schwer zu sagen, das darf 3,75 € kosten. Kann ich auch schlecht festlegen. Aber wenn das so halb, so wie Kirche, wo es einfach, da geht's nicht, das ist kein Kommerzladen, sondern die nehmen 1,50 €, damit die Kirche erhalten bleibt, auf die ich da hochsteigen will. Dann finde ich das okay. Aber also 14,50 €, das ist zu viel. Das muss so für ein Kind auch noch bezahlbar bleiben, zur Not. Die machen es auch zu bescheuert. Sollen sie doch den Cash davor legen und dann sie, was weiß ich, einen Geocoin mit dem Duisburger Zoo im Zoo verkaufen. Ja. Weißt du? Ja, das meine ich halt. Also du musst ja mal vorstellen, es soll ja ein Familienhobby werden und du kommst ja jetzt mit 2 Kindern an. und zwei Erwachsene und nur einer arbeitet, ja, dann bist du da mit 30, 40 Euro dabei. Puh. Du, das ist so ein Ding, weil wir gehen zum Beispiel auch nicht in den Wildpark Schwarze Berge oder so, da kostet der Eintritt auch 16,50. Natürlich kommt Krümel umsonst rein, aber wenn ich als Erwachsene da, nee, 16,50 vielleicht so, irgendwie so 10, 20 Euro abdrücke, ne? Jetzt fängt JR hier wieder mit der Korinthenkackerei an. Wo soll man die Grenze ziehen? Ja Mensch, da diskutieren wir doch gerade drüber. Ich sag ja, also 1,50, 2 Euro ist für mich die Grenze, absolut. Da geht's auch nicht um Punkte, sondern einfach bei einer Kirche 2 Euro, dafür, dass ich in den Kirchturm hochgehe. Ja, finde ich okay. Also 1,50 bis 2 Euro würde ich sagen, dann finde ich es noch okay. Alles drüber. Und es muss so einfach, es muss so Firmen oder Firmen ist sowieso falsch gesagt, so Institutionen Kirche sein. Kirche wäre übrigens nicht, weil da steht ja Geocaches werben nicht für solche Institutionen. Und das nee, tun sie ja nicht. Tun. Nein. Es gibt ja, nehmen wir den in Hamburg, der ist so lange da, den macht auch keiner dicht. 544,2. Yeah. Du zahlst ja nicht dafür, dass du in die Kirche gehst. Du zahlst dafür, dass du in den Kirchturm einmal hochläufst. Die 544 Stufen. Und für die 1,50 Euro, die du unten abdrücken musst, kriegst du auch echt was geboten. Ich finde ein Geocache, gut, wenn du es so siehst, 1,50 ist okay, aber ein Geocache sollte auch ohne Eintrittsgeld erreichbar sein. Ja, aber stell dir mal vor, was du da für eine Location verschenken würdest. Die ist ja nun wirklich für Hamburg einmalig. Ja, dann machst du es anders. Dann musst du halt was anderes. Ja, außen hoch am Turm. Bei diesem Turm. Ich meine, es muss ja jetzt in diesen Duisburger Zoo kein Cash legen. Mal Hamburg außen vor gelassen. Ist ja auch keine richtige Kirche. Also, was denn? Ja, das ist ein Aussichtsturm, den du da hochgehst. Du musst ja nicht die Kirche besuchen, sondern kannst nee, den Turm nee, hochgehen. Nee, genau. Ne? 74 Cash für 20 Euro. Nee, wäre immer noch zu viel. 2 Euro, Punkt. Aber wie gesagt, wird sowieso nicht kommen. Von daher, ja. Aber wenn es nicht, genau, wenn es nicht dabei ist, es steht ja nicht dabei. Es steht im Listing ja nicht dabei, wie viel es kostet. Nee, also wollte ich gerade sagen, da müsste es zumindest, aber wollte ich die Summe auch stehen, weil sonst finde ich es schwierig. Also ich würde davon ausgehen, das kostet Eintritt, ja, denke ich, gehe ich da hin, 5 Euro oder was, und komme da hin und bin bei 14,50. Boah. Guck mal, wir waren oben an der Ecke, wo die Elbe so rausfliegt, da ist so ein Robbencenter. Da kannst du Eintritt bezahlen, wenn du in das Robbencenter gehst. Und aber vor diesem Robbencenter, wo du auch die Eintrittskarte kaufst, ist so ein Souvenirshop. Ja. So. Wenn ich da Besucher anlocken möchte, dann lege ich doch in dem Souvenirshop vielleicht einen Cache. Dann kann der Besucher oder der Geocacher immer noch entscheiden, ob er reingeht oder nicht. Und um sie anzuteasern, verkaufe ich da vielleicht mal einen Geocoin mit diesem Robbenaufsuchtszentrum. Das ist alles. Ja, klar, aber was würdest du jetzt zum Beispiel 544,2 machen? Da hast du das beste Beispiel. Den vergleiche ich ja jetzt nicht damit. Ich vergleiche den Duisburger Zoo damit. Ja, aber das ist ja auch eine Location, die Geld kostet. Ist ja letztendlich vergleichbar. Ja, kleines Geld, okay. Wenn es steht, es drinne, bis 2 Euro. Ja, es muss zumindest drinne stehen, das sehe ich auch so. Und dann bis 2 Euro, viel mehr sollte es nicht sein. 14,50 ist einfach. Nee, das ist. Und der Cash ist ja offen, richtig relativ offen. Werbung für den Zoo und nichts anderes. Wobei das ja auch geht mit Groundspeak. Das verbietet Groundspeak ja gar nicht grundsätzlich, sondern Groundspeak sagt ja, das muss mit ihnen abgesprochen werden. Das ist ein erheblicher Unterschied. Ja, es ist halt einfach wieder schnelles Geld machen und nicht. Wahrscheinlich geht es ihm dreckig. Er hat gesagt, Geocacher gehen überall hin und wir machen das mal. So ist ein Familienhobby. So wurde es wahrscheinlich verkauft. Naja, mit Sicherheit. So. Ja, viel haben wir auch nicht mehr, ein bisschen nur noch. Ist ja auch, oh Gott, ja. Ja. Wird schon wieder kostenpflichtig bei Auphonic. Tatsächlich, hier haben wir mal ein Beispiel, das finde ich traurig, dieses Beispiel, aber man muss es ja auch mal erwähnen. GC3K59M, also normal, GC3K59M. The Cube. Da ist tatsächlich ein richtig schöner Multivol, wenn ich die Logs mir so durchgelesen habe, dicht gemacht worden, weil kein Besuch kommt. Das ist auch bescheuert. Weißt du, die Tradis überleben alle und er hat einfach gesagt, da kommen so wenig Leute. Das stimmt auch, 16.3., 15.2., maximal einer im Monat, wenn überhaupt, dass er den tatsächlich dicht gemacht hat. Ja, aber wo machst du den? Dann musst du doch, der macht ihn ja dicht, weil, wo macht er ihn eigentlich dicht? Wegen zu wenig Besucher? Ja. Kann ich sogar verstehen. Er macht da Wartung und macht Wartung und dann, das verrottet ja auch, muss man ja auch realistisch stehen. Ist ja nicht so, dass sowas ewig überlebt. Kann ich sogar schon. Du siehst ihn jetzt nämlich auf der Karte, weil er archiviert ist. Ja, aber ich guck gerade mal, aber rundherum sind auch eine Menge Tradis. Ist jetzt auch nicht so, dass der irgendwie ganz am Arsch der Welt liegen würde. Da ist eine Ortschaft in der Nähe, alles da. Ja, dann lege ich den Cache einfach wartungsarm. Also ich archiviere doch keinen Cache, nur weil da keine Besucher da sind. Ja, weiß ich nicht. Kann ich mir doch auch vorstellen, doch. Ja, Geocachen hat nun mal mit Tradis angefangen. Tradis geben viele Punkte. Wenn ich Multi lege, ich lege nur noch Multis, dann weiß ich genau, dass da weniger kommen. Galdorf ist doch am Arsch der Welt, höre ich gerade. Sah jetzt auf der Karte gar nicht so aus. Der Name ist auch geil. Galdorf. Also ich bin heute irgendwie versext, oder? Ja, ich weiß auch nicht, wie das kommt. Da kann man da also Möbel kaufen, okay. Na gut, fand ich nur, war mir so aufgefallen, oder hatte ich irgendwo gelesen, war schon. Dann gibt's noch Cachen per Eventagentur. Mal wieder. Ja, muss man ja auch immer mal erwähnen, wenn es so einen Scheiß gibt. Wo haben wir den denn hier? Cachen. Soll langsam zum Ende kommen, sonst schlafen uns die Leute alle weg. Na, du sollst aber das übernächste noch bringen. Ja, das ist ja jetzt aber alles schnelle Sachen. Nee, das finde ich aber cool. Ich muss immer größer schalten. Wieso macht der denn nicht automatisch immer größer, der Affe hier? Also, Geocaching mit E-Mail. Podcast.paravan.ch und da irgendeine Folge. Die Überschrift ist jedenfalls Geocache mit einer Eventagentur. Naja. 2 Tage Firmenanlass im Schwarzwald. Kurz und einfach, Paravan hat mal Geocaching mit einer Eventagentur ausprobiert. Und sagen wir mal, war, glaube ich, nicht so wirklich begeistert. Das kann man aber schlecht vortragen, das kann jeder selber legen. Lesen wir, verlinken das ja auch. Ganz interessante Geschichte. Daran sieht man mal, wie das auf solchen Eventagenturen abgeht. Ich selber werde keine machen. Was hat sich hier? Warte mal, das ist ja ein cooler Link hier. Zum wie hat sich der Cache? Geil, Profil for User needs-archived. Süß. Da hat wohl wieder einer versucht, seinen Account zu löschen und das nicht hinbekommen. Das habe ich schon öfter mal mitgekriegt. Ja, es wird eine Sockenpumpe sein, die dann einfach irgendwo mal so lockt. So, was haben wir denn noch hier? Das fand ich sehr interessant, weil da sieht man nämlich, dass die Freaks auch langsam bei uns ankommen. Welche? Die sagen es ja immer. Die Toten? Wo man Tote am Cache gefunden hat. Das ist echt absurd, ne? Es gibt also eine... Ja, meine Bookmarklist. Bookmark, tatsächlich eine Bookmarklist. Ist, glaube ich, eine amerikanische, ne? Ja, von Lil Devil. Hier ist mein Tee. Rede mal eben, ich muss mal Tee eintrinken. Und der hat einfach alle Caches mal in seine Liste gepackt. Und da sind immer halt 27, ja, wo irgendwo mal ein Body, also ein Toter, rumlag. Glaub, auch Tier, oder? War es nur Menschen? Hier steht schon mal Selbstmord. Okay. Das klingt und nach dann, Menschen. Tier macht das selten. Was ist das denn? Alien Bounty Hunter der heißt so. Ich dachte schon, was ist das denn? hat den FTF gemacht, während die Behörden in der Nähe für nach einem Jungen suchten. Naja, der vermisst wurde. Hatten wir aber auch schon hier, ne? Einen Toten. Und zwar am Diamantgraben. Kennst du den? Nee, den Toten, nee. Nee, den Diamantgraben. Ach so, nee. Der ist ja mittlerweile archiviert, der ist vom Team Spikeman zuletzt gewesen. Vorher war er, glaube ich, von Supermax. Ja. Da musst du an der ICE-Strecke über so ein kleines Stück Brücke, da streite ich mich immer wieder beim Owner, ob das erlaubt ist oder nicht. Ich sage ja, weil ich bleibe außerhalb des 10 cm hohen Zauns. Okay. Und auch außerhalb der Schilder. Also eigentlich darf man da, glaube ich, lang. Egal, auf jeden Fall, die Angler laufen da auch rüber, anders kommt man da nicht hin. Und da lag auch mal irgendwann ein Toter tatsächlich. Also vom Zug überfahren. Nee, der war irgendwie mit Motorradjacke, lag der da unten rum, also das war wohl ein Gewaltverbrechen. Was da aber rausgekommen ist, ist ja, ich meine, ist ja alles möglich, ja, also ich meine, klar, sterben Leute, aber dann packe ich das noch nicht in eine Liste, die ist ja dann auch noch public. Schon ein bisschen pervers. Ich meine, wir finden sie, ist klar, wir berichten darüber, aber es gibt ja Leute, die speziell diese Orte aufsuchen, um mit den Toten zu kommunizieren. Ja, ich glaube, ja. Und was bringt es mir überhaupt, wenn da einer tot war? Weil da liegt ja bestimmt jetzt nicht schon wieder einer. Kann ich von ausgehen, ja. Hast du das mal von der Golden Gate Bridge gehört? Wie viele da im Jahr sich versuchen umzubringen? Ich meine, da liegt auch ein Geocache. Da, wo sie springen? Ja, na, die springen ja, also da... Ich weiß nicht, es sind über 100, die springen wollen, aber tatsächlich springen sind es immer noch zu viele, aber nicht in der in dieser Menge, weil da gibt's ja auch überall so Zettel und dann gibt's Leute, die da speziell rumgehen, geschult ja. sind. Ja, ich weiß, hier am Köhlbrand sind auch geschulte Leute extra, stehen da bereit. Oder es waren, nee, aber die beobachten das auch mit Kameras. Ja, Köhlbrand, halt mal oben auf der Köhlbrand, dann wirst du mal sehen, wie schnell da einer ist. Echt? Mhm. Ist da schon mal einer runtergesprungen? Einer. Echt? Der wird dir nur nicht drüber berichtet. Ach so. Sowas wird nicht berichtet. Ne? Der wird in San Francisco auch nicht, wusste ich gar nicht mehr. Oder es sind 300 und es springen 100, ich weiß es nicht. Und das Problem ist, sie kriegen die auch ganz schlecht raus. Ich weiß es von Heike, die war aber das Wasserschutzpolizei. Die schlagen unten auf und versinken erstmal so tief, dass es dauert, bis sie wieder hochkommen. Und da unten ist tierische Strömung. Und es ist schwierig, die zu finden. Also die Elbtunnelzentrale hat auch zwei Kameras auf die Kühlbahn gerichtet. Ja. Wo müsste man die finden? Die werden da rausgespült, oder? Ja, aber wenn da jetzt irgendwo rangespült wird und dann Kinder spielen, ist auch irgendwie doof. Ja, das ist klar. Guck mal, wir haben noch ein. Suchen die dann Geocache und so. Ein schönes Schildchen hier, das lag irgendwo rum, ein kleines Kärtchen. Das ist aber per Kopf. Ja, ich weiß. Kannst nicht so einfach drehen. Hallo Geocacher, in unseren Feuerlöscheinrichtungen, in Klammern Kästen, Wandhydranten, befindet sich kein Cache unterstrichen. Wir bitten diese daher geschlossen zu lassen. Besten Dank. Das ist geil. Das ist Parkhaus, ne? Ja, ja. So weit sind die schon, dass sie sowas dran schreiben müssen. Ey, das ist echt schon, ja. Ja, wir Cacher sind schon eigentümliches Völkchen, um das mal ganz vorsichtig zu sagen. Ach, finde ich nicht. Dann habe ich noch ein spannendes eBay-Angebot mal wieder gefunden. Das war genial. Ich weiß jetzt nur gar nicht, muss mal gucken, ja. Das eBay-Angebot ist aber nicht mehr aktiv, glaube ich. Nee, ist weg. Kann man das so überhaupt noch auch? Ach, das nee, ist kann komplett man nicht raus dann. Ja, ja. Ach, schade. Schade, hat einer so ein Schlauchboot verkauft, hat das auch fotografiert. Ja. sein Zapf Maritim Arkansas 335. Ja. Leider ist im Hintergrund der Schlafzimmerschrank mit Spiegeln versehen und er hat sein Boot splitternackt fotografiert. Ach, ein herrliches Bild. Ist das eigentlich, ja, das schließt man ja genauso ab, wie wir angefangen haben. Ja, ist das eigentlich, das muss ein Fetisch sein, oder? Ich meine, ich stelle ja auch manchmal was bei eBay rein, aber ich ziehe mich dafür nicht nackt aus. Ich weiß auch nicht, und vor allem nicht, wenn ich mein Schlauchboot fotografiere. Also dieses Schlauchboot würde ich gar nicht haben wollen. Das muss man sehr, sehr vorsichtig zu sagen. Ja, dann haben wir jetzt so langsam einen besonderen Cache habe ich noch. Wir haben ja gesagt, wir wollen ja ab und zu, wenn wir uns besondere Cache finden, auch mal gerne pluggen. Hm. Aber nur, wenn sie auch wirklich dafür geeignet sind, dass da jetzt ein paar mehr Cacher vorbeikommen. Also genau, ich möchte jetzt Lost Places und so werden wir hier nicht pluggen. Und das ist GC 1NEK1, nochmal, GC1NEK1, liegt da oben bei Malente der Eutin an diesem Kellersee, wo auch der GeoNDR-Wanderweg ist. Wo ich ja hörte, da haben sich wohl eigentlich einige Örtliche dann drüber aufgeregt, dass GeoNDR da jetzt einfach ein Wandermulti gelegt hat. Örtliche ja. Cacher. Ja, die da alles mit ihren Tradis verseucht haben, die wirklich nicht schön ansonsten sind. Der Oh, was haben sie gesagt? Ihr plündert im fremden Gebiet? Ja, ich weiß es nicht. Ich habe das nur so am Rande mitgegeben. Ist mir auch immer sowas. Na gut, auf jeden Fall. Also der Wandercache ist jedenfalls top. Also da kannst du nichts verkehrt machen. Die Gegend gefiel mir nicht ganz so doll. Aber der Wandercache, der war schon sehr schön. Und dieses Ding, diesen GC1NEK1, Wunderwelt Wasser, den kann ich echt empfehlen. Ich kann, ja, ich will ja auch nicht spoilern, um Gottes Willen. Der ist einfach cool. Das Versteck ist einfach mal mit einfachen Mitteln richtig, richtig gut gemacht. Also kann man sich gerne mal anschauen. Hat mir sehr gut gefallen. So, und nachdem ich jetzt auch nochmal die Irrungen und Wirrungen aufgerufen habe, der GC-Code lautet GCGQD3, liegt im Nirgendwo in Sachsen-Anhalt. Wenn ihr Bock habt auf einen barocken Irrgarten, könnt ihr auch mal dahin. Ich muss jetzt gerade mal gucken, wie viel haben wir jetzt eigentlich? Eins, drei, vier. Es sind immer mehr geworden. 14 Chatter sozusagen. Na, dafür, dass wir mit drei gestartet sind, das Spiel muss. Wie hat eigentlich Costa Rica gespielt? Ja, weiß da, also, das jemand? Du musst dazu sagen, dafür, dass wir Freitagabend haben, was sowieso schon ein ungünstiger Termin ist, und dann noch Fußball-WM, da können wir ja stolz wieder auf unsere Hörer sein. Oh, Costa Rica. Ja, JR, vielen Dank auch für gewonnen. Das ist ja geil. Dann ist ja England draußen. Ne? Ja. Ist ja genial. England wird sowieso total überschätzt. Ich hätte das viel schöner, wenn Italien ausgeschieden wäre. Weil der Deutschland nee, Italien Weltmeister. Darf nicht. Du kannst jetzt nicht mehr, du kannst nicht zum Spanier gehen, du kannst nicht zum Portugiesen gehen. Wenn du jetzt nicht zum Italiener nochmal gehen kannst, dann. Frankreich für 2-0. Ja, aber dann wäre Deutschland schon automatisch bald Weltmeister geworden, weil die anderen alle zu blind sind. Deutschland wird nicht Weltmeister. Nee, da gehe ich auch nicht von aus. Aber wenn jetzt die alle ausgeschieden wären, dann. Der einzige, wo mir klar war, dass aus Versehen die Fußball, dass die Elfmeter, die Schiedsrichterentscheidung nicht so klappen werden, war bei Brasilien. Ja, das war klar. Die können sie nicht ausscheiden lassen. Stell dir das mal vor, da sind so schon so viele Demonstranten. Und dann noch. Costa Ricas Spasi auf Spanien. Ja, so ähnlich. Ja. Da gibt's so ein schönes Bild, wie beim Fußball alle, auch die Mädels dann endlich mal vorm Fernseher sitzen. Das ist immer, wenn Portugal spielt, was alle hoffen, dass Ronaldo sich auszieht. Ja. Das, der Spruch grasierte doch auf Twitter, auf Facebook, ne? Hab beim Portugiesen angerufen, einen Tisch auf Müller bestellt. Der Arsch hat einfach aufgelegt. Ja, können wir vorstellen. So. Ja, ich glaube, wir haben jetzt alles, ne? Jo, wir verabschieden uns. Alles durch. Ja, oder müssen wir noch irgendwas? Nee, Termine müssen wir ja selber erstmal absprechen. Wir wissen ja auch noch nicht, wie es genau weitergeht. Ja. Vielleicht machen wir auch mal wieder ein Outdoor-Special. Ja, sollten wir machen. Muss ich meinen Body noch in Form bringen? Weil ich kann mich noch nicht nackt vor dem Schlauchboot fotografieren. Da kommen ja immer ein bisschen wenig Kommentare in der Richtung, dass sie uns mal sagen, was sie sich so eigentlich vorstellen oder was sie sich wünschen würden. Das muss ich ja sagen. Muss ich ja mal bemängeln hier. Ich glaube, wir machen alles richtig. Die Jungs sind dabei, die Mädels auch. Ja, hören unser Gelaber. Ich würde es mir persönlich ja nicht anhören, aber... Psst, Mensch. Halt, wir müssen, bevor du springst, müssen wir uns verabschieden. Ja, ich muss erstmal, ich suche also, schon mal. Der Jörg sucht schon mal wieder die. Soll ich hier nochmal die andere einspielen? Hier, warte mal, ich spiele dir nochmal die andere an. Die Zakia Nationale, ne? Ja, wir machen jetzt hier nochmal die. Warte, die. Wieso tritt da jetzt ein Fehler auf, du Affe hier? Hast du mich jetzt Affe genannt? Nee, mein Gerät hier. Mein Gerät ist auch gut. Sehr, was willst du da, Zakia anspielen? Warte kurz. Wir machen es nochmal. Oh, Zakia, mein Zakia. Stopp. Jetzt kannst du das ist Geo und seine Folge heißt Diakonie. Also es ist nichts Griechisches, sondern eigentlich meint er die Diakonie. Nochmal. Geocache Podcast von Zagier. Das hört sich echt ein bisschen seltsam. Aber vielleicht ist das ja, weiß ja nicht, vielleicht ist das ja auch der Stil. Vielleicht hat er vor, das so durchzuziehen. Das ist einfach, der ist so viel weiter als wir. Mika haben wir schon rausgegrault damit. Danke, war nett mit euch. Tschö. Ja, jetzt muss ich das hier mal im Moment. Wo ist mein Lautsprecher unten? Ja, dann hören wir uns irgendwann wieder. Bis dann. Wirst du den Wunsch erfüllen, Jörg? Was macht er jetzt hier alles so? Weiß ich nicht. Er läuft ja jetzt noch. Wir haben ja immer noch 5 Minuten Nachlauf, wie du Mr. weißt. Mr. Stringer wünscht dich mit einem langwierigen Field-Puzzle in der Öffentlichkeit. Nee, ich glaube, das wirst du nicht erleben. Oh. Mensch, wir haben... Guck mal, der hat auch ein geiles Outro. Ich habe bei dem echt die Befürchtung, wenn ich so an seine Cash-Listings und so denke, ich hoffe, er hat sich da Hilfe geholt. Nicht, dass der aus Versehen irgendeinen Titel geholt hat, der GEMA-geschützt ist oder so, weißt du? Dann kann ihm das doch zu stehen kommen. Ach. Ja, ist, naja. Danke für den unterhaltsamen Abend, Jay. Ja, gerne, Jay. Ja. Wird Zeit, dass du deinen Blog wieder aufmachst, haben wir auch wieder ein bisschen mehr Unterhaltung. Da ist halt Firefox abgeschmiert, nein. Ja, war ganz schön lange wieder. 2,5 Stunden ist anstrengend. Ich muss mal aufs Klo. Ja, kein Problem. Ich werde dann hier auch mal für uns beenden. Wir haben ja auch genug gemacht für heute. Ja. Oh, wir haben Themen durchgezogen. Da tatsächlich alle durchgekriegt, ja. Also die Fassbrause, so gut, dass sie alle ist. Die schmeckt ja... Mann. So, wer Dreser ist auf Klo geht, sage ich dann hier auch mal Tschüss.